Soll ich alle gekommen seid, um mit uns gemeinsam die Frage zu diskutieren, was eine Politik der Arbeit für die Linke heute bedeutet. Wer sind wir? Wir sind Platypus, also es liegen auch da hinten Zeitschriften und so weiter von uns aus. Wir sind eine internationale Studierendengruppe, die 2006 in Auseinandersetzung mit der Anti-Irak-Kriegsbewegung in den Staaten gegründet wurde und die seit 2011 hier am Campus auch aktiv ist. Und wir haben uns die Aufgabe gemacht, durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der marxistischen Linken die gegenwärtige Sackgasse, in der sich die Linke weltweit befindet, zu problematisieren und hoffentlich zu überwinden, indem wir jegliche Denktabus der Linken über ihre eigene Geschichte, die eine Geschichte von Niederlagen ist, adressieren wollen. Wir denken, dass der von uns benannte Tod der Linken einen ernstzunehmenden Anlass geben sollte, um den Marxismus zu reevaluieren. Wir möchten durch unsere Aktivitäten ein bestimmtes historisches Bewusstsein darüber konservieren, was Marxismus einmal war und inwiefern er immer noch relevant ist. Daher veranstalten wir Lesekreise, um nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen, wir haben auch freitags den Lesekreis Was ist Marxismus? Was ist die Linke? Da hinten liegen auch Flyer aus, der auch diesen Freitag von 16 bis 19 Uhr stattfindet im IG Farbenhaus. Des Weiteren haben wir Coffee Breaks und halt eben solche Podiumsdiskussionen und also nähere Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage oder einfach nach der Veranstaltung. Daneben haben wir eine Monatszeitschrift, auf die ich eben gerade schon mal hingewiesen habe, die Platypus Review, die kostenlos ist, die ihr euch auch gerne nehmen könnt, was ihr als ein öffentliches Diskussionsmedium mit verschiedenen Teilen der Linken halt eben ansehen. Wir denken, dass durch die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte ein tieferes Verständnis für die Probleme unserer Gegenwart möglich ist. Damit wollen wir ideologische Hindernisse beseitigen, die dem politischen Kampf einer rekonstituierten internationalen sozialistischen Linken im Weg stehen. Heute haben wir 4 verschiedene Sprecher eingeladen. Zu den Sprechern Thomas Seibert, ich habe das jetzt mal Thomas Seibert, genau. Ist Philosoph und Wissenschaftler und Mitglied bei Medico International und der Interventionistischen Linken. Holger Marx, ist Gründungsmitglied der neu gegründeten Gewerkschaft Unterbau, Mitglied der FAU Berlin und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich 03 der Goethe-Universität. Jonas Peters ist Mitglied von Farbe Rot, einer marxistischen Hochschulgruppe an der Goethe-Universität, die eine gleichnamige Hochschulzeitung veröffentlicht und regelmäßig donnerstags Diskussionsveranstaltungen im Studierendenhaus am Campus Bockenheim veranstaltet. Heinz Klee ist Mitglied im Arbeiterbund zum Wiederaufbau der KPD. Zur Beschreibung des Panels. Gemeinhin wird angenommen, dass Marxisten und andere Teile der Linken die politische Verantwortung tragen, Reformen zu unterstützen, die auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter zielen. Doch verstanden führende Persönlichkeiten der marxistischen Tradition wie Lenin, Luxemburg und Trotzki, dass solche Reformen die Krise des Kapitalismus vertiefen und die Widersprüche zuspitzen, was sich zunächst ungünstig auf die Wohlfahrt der Arbeiter auswirken würde. So ist zum Beispiel die Vollbeschäftigung eine vom Standpunkt der Arbeiter notwendige Forderung, welche gleichzeitig jedoch die Bedingungen der kapitalistischen Produktion, welche auf das Abschöpfen des Mehrwerts der verfügbaren Arbeitskraft angewiesen ist, das ganze System der Beschäftigung gefährdet. In Anbetracht dieser augenscheinlichen Widersprüche versucht dieses Panel, die Politik der Arbeit aus linker Perspektive heraus zu beleuchten. Um die Ambiguitäten und Probleme der Politik der Arbeit herauszuschälen, lassen wir verschiedene Sprecher zu Wort kommen, die unter anderem die unmittelbare Abschaffung der Lohnarbeit oder auch die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten unmittelbar fordern. Die Diskussion soll dazu beitragen, das Verständnis gegenwärtiger Probleme zu vertiefen, denen sich die Linke in ihren Kämpfen zur Konstituierung einer adäquaten Politik der Selbstemanzipation der Arbeiterklasse gegenüber sieht. Und jetzt lese ich nochmal ganz kurz die Fragen an die Sprecher vor, die wir Ihnen vorab geschickt hatten, und aber mit dem Hinweis, dass wir uns auf die ersten drei Fragen für die Eingangsstatements beschränkt haben und also euch auch darum gebeten hatten, sozusagen euch erstmal auf die ersten drei zu konzentrieren und dann später in der Diskussion vielleicht auf die restlichen Fragen einzugehen. Erstens, inwiefern würdest du Arbeit und Beschäftigung als politische Frage der gegenwärtigen Gesellschaft charakterisieren? Was ist das Problem an Arbeitslosigkeit? Was ist das Problem an Arbeit? Prinzipiell wird zwischen dem Begriff der Arbeit, Work, als sinnvolle menschliche Aktivität auf der einen Seite und Arbeit, Labor, typischerweise im Sinne von Lohnarbeit im Kapitalismus unterschieden, bei der der Arbeiter einer zweckmäßigen Aktivität im Tausch für Geld unter Bedingungen materieller Knappheit nachgeht. Hat diese Unterscheidung eine politische Relevanz, wenn wir über Arbeit nachdenken? Wie würde Arbeit, wenn überhaupt, in einer befreiten Gesellschaft aussehen? Würde sie sich in der einen oder anderen Weise manifestieren oder sogar in beiden? Drittens, warum und inwiefern ist das Phänomen von Überstundenarbeit und Arbeitslosigkeit ein scheinbar notwendiges Übel der kapitalistischen Gesellschaft? Welche soziale Notwendigkeit in der heutigen Gesellschaftsform begründet dieses Phänomen? Ausgehend von deiner Charakterisierung dieser Notwendigkeit, was würde es bedeuten, diese radikal zu verändern? Viertens, Geschichte der Linken. In der Geschichte der Linken, welche Beispiele prägen deine Position hinsichtlich der Politik der Arbeit und der Arbeitslosigkeit heute? Was ist an diesen Prüfsteinen noch relevant? Fünftens, die Linke hat in ihrer Geschichte versucht, das Problem von Überarbeitung und Arbeitslosigkeit durch verschiedene Mittel zu entschärfen. Sei es Vollbeschäftigung, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder kürzere Arbeitszeiten für Beschäftigte. Welche dieser Forderungen erachtest du als adäquate Antwort und wie, wenn überhaupt, sollte die Linke diese verfolgen? Sechstens, sollte die Abschaffung der Lohnarbeit indes das Ziel emanzipatorischer Politik sein, stellt sich die Frage danach, welche Form von Politik mit welchen konkreten Forderungen verfolgt werden müsste, um jenes Ziel zu erreichen. Wie kommen wir von hier nach dort? Siebtens, bedenkt man die Bandbreite an linken Kämpfen, geschichtlich gesehen aber auch heute, von Rasse und Rassismus, Geschlechtergleichheit, Umweltpolitik, Globalisierung, Militarismus etc. Welche Beziehung besteht zwischen der Politik der Arbeit und dem Projekt der sozialen Emanzipation im weitesten Sinne? Wie zentral oder nebensächlich ist die Politik der Arbeit für soziale Emanzipation als solche? Achtens, wo verortest du vielversprechende Versuche der Linken heute, dieses Problem von Arbeit und Arbeitslosigkeit zu adressieren? Was macht diese heutigen Bemühungen relevant und verheißungsvoll? Neuntens, welche Rolle sprichst du einer politischen Organisation, sei es einer aktuellen oder potenziellen politischen Parteien, bei der fortschrittlichen Transformation der Beziehung zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit zu? Wie sollte die Beziehung zwischen solch einer Organisation und der Arbeiterklasse aussehen? Zehntens, vor einem Jahrhundert wurden diese Fragen bewusst von einer politisch konstituierten Arbeiterbewegung unter Führung von Sozialisten und Marxisten adressiert. Heute läuft die Behandlung solcher Fragen Gefahr, auf apolitische Weise utopisch zu werden. Wie, falls überhaupt, begrenzt der Niedergang der Arbeiterbewegung und der Tod der Linken unsere Fähigkeit, eine mögliche Politik der Arbeit in der Gegenwart zu betreiben? Und damit gebe ich das Wort an, wer auch immer anfangen möchte zuerst. Wir hatten uns jetzt auf keine Reihenfolge geeinigt. Wichtig ist nur, dass ihr 8 Minuten circa Zeit habt für die Eingangsstatements und ich werde euch dann nach 8 Minuten ein Zeichen geben, dass wir zum Schluss kommen. Thomas Seifert, Dankeschön. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich werde die drei Fragen beantworten, die wir zugeschickt bekommen haben, und muss aber eine Vorbemerkung oder zwei Vorbemerkungen machen. Die eine ist sozusagen rituell. Ich spreche aus der IL, aber nicht für die IL. Das hat einfach mit der Organisationsstruktur der IL zu tun. und damit, dass das, was ich sage, mit Sicherheit auch in der IL nicht nur Zustimmung findet. Also kein IL-Redebeitrag, sondern mein Beitrag. Und das Zweite ist, ich will über die Diskussion hier nochmal sprechen, weil die fällt nicht vom Himmel, die fällt in eine bestimmte Zeit und in eine bestimmte politische Konjunktur und Klima. Und das wird ganz allgemein, ich nehme jetzt die allgemeinen Ausdrücke, es gibt so eine Rückkehr der sozialen Frage, selbst das Weltwirtschaftsforum redet darüber und auch die Linke redet ganz massiv darüber. Und das ist zunächst mal nach 30 Jahren sozusagen neoliberaler Hegemonie ja gar nicht schlecht, dass das so ist, aber auch in der Linken und sowieso außerhalb ist das im Moment verbunden mit so einer Art untergründig ständig präsenten Angriff auf 68, auf die neue Linke und auf das, was durch die neue Linke überhaupt Thema wurde. Dem entspricht, dass bestimmte Fragen, die nicht Fragen an der Politik der Arbeit sind, als identitätspolitische Fragen denunziert werden oder direkter als Genderquatsch oder Öko-Quatsch, mit dem man jetzt aufhören müsse. Und das kann man so ein bisschen in der Linken auf den Eribon-Effekt verdichten, der ja jetzt ganz wuchtig zur Wirkung kommt, demzufolge, also so wie viele Linke Eribon lesen, hat auch die Linke die Klasse vergessen und sie müsse jetzt ganz schleunigst zur Klassenpolitik zurückkehren. Das heißt, so einer wie auch immer modernisierten Politik der alten Linken der Vor-68er-Epoche. Und dem entspricht dann konkret der Appell und die ständige Mahnung, dass wir uns jetzt unbedingt, das ist nicht mein Ausdruck, sondern der Ausdruck einerseits der Medien und in der Linken, dass wir uns jetzt unbedingt den Abgehängten zuwenden sollten, die auch wegen der linken Klassenvergessenheit dem Rechtspopulismus verfallen seien. Ich teile diese Auffassung insgesamt nicht. Richtig ist natürlich, dass die sogenannten Abgehängten Opfer der kapitalistischen Krise und einer neoliberalen Politik sind, die wir bekämpfen müssen. Falsch ist, dass wir uns deswegen zuerst den Abgehängten zuzuwenden haben und dem, was mit ihnen alles verbunden ist. Dies ist auch so, weil das Ressentiment, das diese Leute zum Rechtspopulismus treibt, nicht nur Ressentiment gegen die da oben, was schon schlecht genug ist als Ressentiment, sondern ein Ressentiment auch und gerade gegen die Errungenschaften der im 68 durchgebrochenen Reformation der Lebensweisen ist. Es ist ein Ressentiment gegen Feminismus, gegen Queerness, Intertrans und Antinationalismus, Ressentiment gegen die Ökologie und insgesamt sozusagen eine Abgehängtheit von jeder Art des Ausstiegs aus der produktivistisch-konsumistischen Lebensweise, an der wir alle freiwillig oder zwangsweise partizipieren. Weil das so ist, habe ich gegen diese Rückkehr der Politik der Arbeit Vorbehalte, deutliche, starke Vorbehalte. Erste Frage. Das Problem an der Arbeit ist, dass sie schlicht und einfach eines der wesentlichen Medien der herrschaftsförmigen Zurichtung des Lebens ist. Das war immer schon so, das war unter kapitalistischen Bedingungen in nochmal besonderer Weise so und in extremer Weise unter den Bedingungen des zeitgenössischen biokybernetischen Kapitalismus. Das ist nicht nur so, weil nichts zu essen bekommt, wer nicht arbeitet, sondern auch, weil Anerkennung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben systematisch über Arbeit vermittelt werden. Wenn Arbeit und Beschäftigung in emanzipatorischer Hinsicht, Zitat aus der Frage, politische Fragen der gegenwärtigen Gesellschaft sind und auch sein sollen, dann ist das so, dass emanzipatorische Politik nur Politik gegen die Arbeit, Politik der Befreiung von der Arbeit und Politik der Befreiung von der auf Arbeit gegründeten Lebensweise sein kann. Anmerkung dazu, ich nehme den Ausdruck politische Fragen vielleicht ernster, als er von den Fragestellern gemacht. Politische Fragen sind solche, die sich ausnahmslos allen stellen, weil sie nach der Polis, nach dem Zusammenleben aller fragen. Das unterscheidet sie prinzipiell von sozialen Fragen, die nicht zufällig an besondere soziale Gruppen und an deren Interessen gerichtet sind, traditionellerweise von links an Klasseninteressen. Die Frage einer Politik der Befreiung von der Arbeit ist eine politische Frage, das heißt eine Frage, zu deren Beantwortung alle aufgerufen sind. Die hat dann in etwa die Form, wie möchte ich leben, wie soll ich leben, wie wollen wir leben, wie sollen wir leben, jede für sich und alle gemeinsam. Zweite Frage. Die nach dem Unterschied von Work und Labor. Die Unterscheidung von Work und Labor ist nicht nur eine Unterscheidung der englischen Sprache, sondern eine Grundunterscheidung, mindestens mal der europäischen Philosophie und vermutlich überhaupt des Denkens, das Leute über sich und über das Leben anstellen. Sie ruft diese Unterscheidung Work und Labor, ruft den Unterschied auf zwischen einem zu sich selbst befreiten Leben und einem Leben unter dem Regime der Notwendigkeit, also einem bloßen Überleben. In der Folge Hegels haben Marx und der Marxismus diesen Unterschied, also zwischen einem zu sich selbst befreiten Leben und einem Leben unter dem Regime der Notwendigkeit, als den Unterschied von Work und Labor gefasst, von Lohnarbeit und der zu sich selbst befreiten Arbeit, in der wir unser Gattungswesen realisieren und so weiter und so weiter. Ich schätze daran, dass dieser Unterschied darin aufgehoben ist. Ich halte die konkrete Formulierung unter den Kategorien der Arbeit für extrem problematisch, insbesondere nach den Erfahrungen, die wir mit dem Sozialismus des 19. und 20. Jahrhunderts haben, der ein Sozialismus der Labor war, der zu einem Sozialismus der Work werden sollte und schiefgegangen ist und auch deswegen schiefgegangen ist. Wie genau können wir vielleicht später diskutieren. Ich ziehe es vor, den Unterschied, den ich trotzdem für einen entscheidenden Unterschied halte, für jede Form von emanzipatorischer Politik, den Unterschied von sowas, was wir wahres Leben nennen würden und etwas, das wir bloßes Überleben nennen würden, in den Radikalformen, ich würde den lieber als Unterschied von Freiheit fassen, als Unterschied zwischen einer Freiheit, die sich selbst bejaht und einer Freiheit, die sich unterm Regime der Knechtschaft und unterm Regime der Notwendigkeit und zugleich in freiwilliger Knechtschaft abgewählt hat. In unserer Gesellschaft ist die Arbeit eine der vorherrschenden Formen der Freiheit, der freiwilligen Knechtschaft, zusammen mit dem gesunden Menschenverstand, der sexistischen Gewalt, der Nationalverblödung und der Wahnvorstellung, nach der der Mensch die Krone der Schöpfung sei und sich die Erde untertan zu machen habe. Davon haben wir genug gehabt. Dritte Frage. Die verschiedenen Kritiken der politischen Ökonomie haben diese Fragen, also inwiefern Überstundenarbeit, Arbeitslosigkeit strukturell der kapitalistischen Gesellschaft angehören, die verschiedenen Kritiken der politischen Ökonomie haben verschiedene mehr oder minder einleuchtende Fragen auf diese Antworten auf diese Frage gegeben. Gemeinsamer Nenner der Antworten ist die Behauptung, dass Überstundenarbeit einerseits und Arbeits-, also Einkommens- und Anerkennungslosigkeit andererseits eben strukturelle Probleme kapitalistischer Gesellschaft sind. Ich halte das für mehr oder minder einleuchtend und entscheide mich für keine der verschiedenen Formen, in denen man das versucht nachzuweisen. Ganz entschieden bin ich allerdings der Überzeugung, dass Überstundenarbeit wie Arbeitslosigkeit bekämpfen und überwunden werden soll und dass es dazu unter anderem unumgänglich sein wird, die private Verfügung über die Mittel der Produktion und Reproduktion abzuschaffen. Unter den Bedingungen des biokybernetischen Kapitalismus scheinen mir die Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen den richtigen politischen Weg zu eröffnen, also den richtigen politischen Weg zu eröffnen, also einen Weg, der idealerweise von allem und einer jeden begangen werden kann. Allerdings scheint mir zugleich evident zu sein, dass diese Forderungen, wie alle emanzipatorischen Forderungen, im Horizont der ökologischen Krise gestellt werden müssen. Das heißt dann zugleich, dass sie als weltweit für alle gestellt werden müssen, diese Forderungen, und dass sie uns allen zugleich einen Ausweg aus dem eröffnen müssen, was wir den Wachstumszwang unseres Produktions- und Konsumptionssystems bezeichnen können. Weil das so ist, weil sich die Frage nach einer Befreiung von der Arbeit im Horizont der ökologischen Krise und damit im globalen Horizont stellt, scheint mir dabei weniger eine Politik der Arbeit der richtige Weg zu sein, als eine Politik, irgendwie eine Vorstellung zu gewinnen von dem, was ein gutes Leben wäre, nicht im kitschigen Sinn des Wortes. Herauszufinden, was das denn ist, scheint mir deswegen die dringlichste aller politischen Fragen zu sein. Und ich habe stark den Verdacht, weil wir hier dramatische Ausdrücke wie Tod der Linken und so weiter, das steht ja im Raum und insofern schließe ich dem insofern an, als der Verdacht nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir diese Fragen, die ich eben aufgeworfen habe, bald unter apokalyptischen Bedingungen zu beantworten haben, was nicht heißt, dass wir sie dann nicht beantworten sollen. Und das nötigt uns im konkreten politischen Handeln vermutlich zu krummen Wegen, soweit es wird. Jonas? Ja? Ich weiß nicht. Also gut, die erste Frage. Also ich bin der Jonas von Farbe Rot, ne? Und damit ihr euch erinnert. Inwiefern würdest du Arbeit und Beschäftigung als politische Fragen der gegenwärtigen Gesellschaft charakterisieren? Was ist das Problem an Arbeitslosigkeit? Was ist das Problem an Arbeit? Naja, also wenn man mal hinten anfängt, was das Problem an Arbeitslosigkeit und an Arbeit ist, eigentlich muss man sagen, was die Probleme sind. Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Die sind ziemlich unterschiedlich und eigentlich kein Geheimnis, weil naja, manch einer hat vielleicht einen Job und schlägt sich damit rum, dass das Gehalt, was er dafür kriegt, ihm nicht gut reicht. Dass die Zeit, die er dafür aufwenden muss, sein Leben ziemlich auffrisst. Manch einer braucht zwar einen Job, hat aber keinen, schlägt sich damit rum, dass er deswegen auch kein Einkommen hat. Das, was die Jobcenter einem stattdessen spendieren, ist ja auch nicht einfach ein Geschenk, sondern eher dafür gedacht, dass man es demnächst hoffentlich nicht mehr braucht. Es gibt eine ganze Abteilung in der Gesellschaft, die hat, also eigentlich hat die gar kein rechtes Problem mit der Arbeit, sondern die lebt von der ziemlich gut. Also weniger von ihrer eigenen, sondern mehr von der, der sie bezahlen. Aber gut, die sind ja auch nicht einfach zufrieden, sondern auch eine ausgedehnte, schlecht bezahlte Arbeit ist ja vielleicht immer noch zu teuer und zu unflexibel und dergleichen. Also die haben ja diese Sorte Problem damit. Und am Ende des Tages gibt es auch noch den Staat, der hat auch ein ganz anderes Problem damit. Der leidet ja nicht darunter, dass er sich keine vernünftigen Klamotten leisten kann, sondern der leidet eben darunter, dass die Arbeitslosen ein Schweinegeld kosten. Die sollen ja auch nicht einfach verkommen, sondern die wollen betreut sein. Das kostet. Dank Niedriglohnsektor gilt das ja mittlerweile auch für so manchen, der durchaus einen Job hat, aber immer noch betreut werden will. Dem wird dann vielleicht mal ein Riegel vorgeschoben, dann gibt es einen Mindestlohn. Umgekehrt lohnen sollte ich das Ganze schon, die Leute sollen ja von der Arbeit leben. Von daher, gerade in Zeiten, wo dann Industrie 4.0 und dergleichen, man ja auch von Arbeitgebern gerne mal daran erinnert wird, wer demnächst eigentlich so alles nicht mehr in smarten Unternehmen gebraucht wird. Ist das für den Staat ein einziges Feld der Betreuung? Das soll funktionieren, die Arbeit soll sich lohnen und die Leute sollen damit irgendwie über die Runden kommen. Und das ist erstmal nichts, das ist erstmal die, wie heißt es, die politische Frage der gegenwärtigen Gesellschaft. Diese Fragen, das sind die tatsächlich existierenden politischen Fragen, um die sich Kraft der Gewalt des betreuenden Staates auch gekümmert wird. Wenn man sich mal überlegt, die Reaktion von unten sieht ja jetzt auch nicht gerade so aus, dass man hört, da spricht das nicht vielleicht gegen den Kapitalismus, gegen den Staat. Das ist eigentlich ein sehr unüblicher Schluss. Viel verbreiteter ist ja, ja, das ist die Sorge, die man sich eben machen muss. Kriegt man es demnächst noch hin? Klappt es? Viel verbreiteter ist auch, der Staat soll sich kümmern, der soll das ordentlich machen. Und was man ja im Moment ganz gut beobachten kann, da liegt der Schluss. Naja, und im Zweifel, wenn das nicht gut hinhaut, soll der Staat vor allem mit der gebotenen Rücksichtslosigkeit zuschlagen gegen alle, die das stören, also offenbar hauptsächlich Ausländer. Der liegt offensichtlich viel näher als das, was man sich als Linker vielleicht wünschen würde. Das ist überhaupt das Bewusstsein, was man vor der Nase hat, und zwar gar nicht bloß bei Abgehängten, sondern wirklich bei allen, dem man sich als Mensch, der daran vielleicht was auszusetzen hat, dem das nicht passt, welche Rolle die Arbeit in diesem Laden hat, dem man sich überhaupt zu widmen hat, wenn man an den realen politischen Fragen tatsächlich mal Anstoß nehmen will, praktisch, wenn man daran was ändern will. Aber gut. Also zweite Frage. Prinzipiell wird zwischen dem Begriff der Arbeit als sinnvolle menschliche Aktivität auf der einen Seite und Arbeit typischerweise im Sinne von Lohnarbeit im Kapitalismus unterschieden, bei der der Arbeiter einer zweckmäßigen Aktivität im Tausch für Geld unter Bedingungen materieller Knappheit nachgeht. Hat diese Unterscheidung eine politische Relevanz, wenn wir über Arbeit nachdenken? Wie würde Arbeit, wenn überhaupt, in einer befreiten Gesellschaft aussehen? Würde sie sich in einer anderen, würde sie sich in der einen oder anderen Weise manifestieren oder sogar in beiden? Naja, also kommt es auf den Unterschied an? Ja, auf den kommt es an. wenn ich mir jetzt vorstellen soll, eine befreite Gesellschaft, möchte ich da Lohnarbeit sehen? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Aber warum? Wenn man sich bloß mal anguckt, worauf in der Frage schon Bezug genommen ist. Also Arbeit, bei der der Arbeiter einer zweckmäßigen Aktivität im Tausch für Geld unter Bedingungen materieller Knappheit nachgeht. Woran soll man da eigentlich denken? Materielle Knappheit. An eins kann man ja wohl offenbar schon mal nicht denken, nämlich dass es tatsächlich einfach zu wenig nützliches Zeug gäbe. Dass die Menschheit darunter leiden würde, dass die Produktivität nicht groß genug ist, dass es die Produktionsstätten nicht gäbe, dass man die Treibhäuser oder die Düngemittel nicht hätte, um sich von Zufälligkeiten der Natur auch ein Stück weit unabhängig machen. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Das ist nicht die materielle Knappheit. Davon geht übrigens auch jemand, der sich einen Job sucht, felsenfest aus. Niemand geht los und sucht sich eine bezahlte Arbeit, damit es das Zeug, das die Menschheit braucht, dann endlich mal gibt. Sondern es ist arschklar, wenn sich einer einen Job sucht, dann geht er davon aus, ja, das ist alles da. Das könnte ich alles haben, aber bezahlen muss ich es schon. Die materielle Knappheit, das, was bei der Lohnarbeit unterstellt ist, das ist nicht, dass es das Zeug nicht gibt, sondern es ist, dass es das Zeug nicht gibt, aber dass man nicht dran kommt. Dass das Geld vor allem erstmal trennt zwischen dem Bedürfnis und dem Zeug, was man dafür braucht. Das ist die erste Unterstellung. Noch eine zweite, die, meine ich, hier drin steckt. Wenn einer sich einen Job sucht, von was Zweitem kann er auch ausgehen, nämlich das Geld, was er dann braucht, um sich das Zeug zu kaufen. Einfach das Nötige tun, um sich zu verdienen, kann er nicht. Einfach die Arbeit machen und sich ein Geld zu verdienen. Nein, das geht nicht. Man sucht sich einen Job. Man geht also davon aus, dass nicht nur die Gegenstände des täglichen Bedarfs, sondern auch die Mittel, die man dafür braucht, einerseits da sind, aber andererseits nicht zur Verfügung stehen. Die gehören halt auch wem. Also Trennung zwischen der Fähigkeit zu arbeiten und den Mitteln, die man dafür braucht. Die gehören eben der Wirtschaft und die kann darüber entscheiden, wird man angestellt, wird man nicht angestellt, unter welchen Bedingungen wird man angestellt. Man weiß es ja, dass die über die Arbeitsmittel verfügen, ist ja auch nicht einfach die absurde Form, die sie dann wieder allen zur Verfügung stellen, sondern da geht es eben um deren Gewinn. Na gut, wenn man jetzt einfach mal bloß diese zwei Unterstellungen nimmt, ein Schluss ist, glaube ich, fällig. Weil dann hat man es eben damit zu tun, dass Lohnarbeit gar nichts anderes ist, als die Unterordnung der Arbeit unter genau diesen Zweck der Wirtschaft, also der Vermehrung ihres Geldes. Mit allem, was das eben einschließt. Lohnen soll sie sich, also darf sie nicht teuer sein. Lang soll sie schon sein. Die Leute, wenn man sie schon bezahlt, die sollen ja auch viel Zeug oder Dienstleistungen, was auch immer, was man da verkaufen kann, schaffen. Umgekehrt, dafür macht man auch wieder jede Menge Leute überflüssig, weil rentabel sein heißt im Zweifel ja auch, man kriegt das Gleiche mit weniger hin und dann kostet es weniger. Übrigens, diese Unterstellung, diese Trennung, auch jede Forderung in der Hinsicht, könnte man das nicht besser gestalten, könnte man den Lohn nicht gerechter gestalten, könnte man den Leuten nicht ein besseres Auskommen verschaffen. Die Unterstellung kauft man sich dabei immer mit ein. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man sich schon eine befreite Gesellschaft vorstellen will, dann soll man sich eine vorstellen, davon befreit und nicht damit befreit. Ja, sofort. Also dritte Frage, geht auch ganz schnell. Warum und inwiefern ist das Phänomen von Überstundenarbeit und Arbeitslosigkeit ein scheinbar notwendiges Übel der kapitalistischen Gesellschaft? Welche soziale Notwendigkeit in der heutigen Gesellschaftsform begründet dieses Phänomen? Ausgehend von deiner Charakterisierung dieser Notwendigkeit, was würde es bedeuten, diese radikal zu verändern? Naja gut, also ich glaube, ein Schein ist das nicht, das gehört schon dazu, Überstunden, Arbeitslosigkeit. wenn man mal die Überstunden nimmt, naja, wovon zeugt es denn? Wenn man das irgendwie einigermaßen mitmacht, was ich bei der Frage vorher gesagt habe, dass die Lohnarbeit die Unterordnung unter die Interessen der Wirtschaft ist, also unter die Geldvermehrung, naja, dann hat man es eben damit zu tun, dass ein großer Teil der Bevölkerung von einem Lebensmittel lebt, wo man eigentlich sagen muss, streng genommen ist das nicht ihr Mittel. Die verfügen da nicht drüber. Die können das nicht einsetzen, wann sie wollen und wofür sie es brauchen, sondern das ist eigentlich das Mittel derer, die es tatsächlich stiften, die den Lohn bezahlen und die die Bedingungen und den Zweck setzen, für den sie stattfindet. Entsprechend widersprüchlich sehen dann eben die Bemühungen, mit sowas zurechtzukommen aus. Da hat man dann eben Alternativen von der Art, von der Überstunden zeugen. Also gebe ich noch mehr Kraft und Zeit auf und habe dafür ein bisschen mehr Geld oder spare ich die für mich und habe dafür noch weniger Geld. Das zweite, die Arbeitslosigkeit und, naja, was heißt das, sie zu verändern? Ich denke mir, wenn es schon so ist, dass die Arbeitslosigkeit, also dass man für die Erfüllung der notwendigen Arbeit nicht gebraucht wird, weil es schon erledigt ist, wenn das ein Problem ist, dann muss eigentlich klar sein, dass man hier in der falschen Gesellschaft lebt. Vielen Dank. Ja, auch erstmal von mir ein paar Vorbemerkungen. Ich schließe mich dem Ritual hier an. Auch ich spreche für keine Organisation. Ich bin hier nur als Mitglied einer Organisation, namentlich des Unterbaus unter anderem angekündigt worden. Ich bin weder deren Sprecher noch deren Chefökonom. Und im Weiteren, falls ich etwas gelangweilt oder sogar angewidert wirke, das liegt nicht an euch oder an der Veranstaltung, sondern weil ich tatsächlich mit extremer Übelkeit und Fieber zu kämpfen habe. Bin deswegen auch nicht ganz auf der Höhe, das soll nicht entschuldigen, was ich jetzt zum Besten gebe. Aber tatsächlich bin ich auch nicht gerade dafür berüchtigt, mich besonders gut vorzubereiten auf solche Veranstaltungen. Und vielleicht jetzt meine Improvisationskunst auch ein bisschen darunter leidet, unter dem Zustand. Ich habe ein bisschen versucht, mein ökonomisches Wissen noch mal ein bisschen auszupacken, weil eigentlich bin ich eher gerade an anderen Fragen dran, die vielleicht nicht so abstrakt analytisch sind und sich mehr mit der konkreten Praxis und drängenden strategischen Fragen der Linken beschäftigen, wie man aus bestehenden Dilemmata hinauskommt. Das heißt natürlich nicht, dass man sich über sowas nicht bewusst werden müsste. Ich hoffe mal, ich kann zumindest ein paar hilfreiche Aspekte für die Diskussion nennen. Ich mache das auch eher so ein bisschen intuitiv mit dem, was jetzt hier so vor mir liegt. Es gab ja diese drei Fragen, unter anderem dreht es sich sehr stark um die Frage der Arbeitslosigkeit in der Arbeitsgesellschaft und was das Problem an Arbeit ist. An Arbeit ist natürlich zuvorderst mal das Problem, nicht nur das, aber zuvorderst, dass Arbeit politisch ist. Arbeit ist notwendig zur gesellschaftlichen Reproduktion und insofern, dass Lohnabhängigkeit besteht, auch zum individuellen Überleben. Mit der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel gehen soziale Differenzen einher und letztendlich auch gesellschaftliche Machtgefälle. Und das macht das natürlich alles zu einer höchstpolitischen Frage, nicht nur im Sinne, was die materialistische Grundierung gesellschaftlicher Macht betrifft, sondern vielleicht auch, auch zu einer Frage des, der alltäglichen Politik. Ist doch Arbeit nach wie vor, auch wenn die Beschäftigungsintensität nachgelassen hat, auch wenn wir hohe Arbeitslosenquoten haben, nichtsdestotrotz strukturiert Arbeit einen Großteil unserer Leben, direkt oder indirekt, sei es, weil wir direkt in Beschäftigungsverhältnissen sind, diesen nachrennen müssen, unseren Arbeitsalltag daran anpassen müssen, dort mit Kolleginnen oder Kollegen zusammen sind und sei es auch nur virtuell, sei es, weil wir uns auf dem Arbeitsmarkt anbieten müssen, sei es, weil wir uns einer Ausbildung auch im Rahmen eines Studiums nachgehen, um uns auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, um in eine bessere Position zu kommen. Also Arbeit strukturiert im Wesentlichen unseren Alltag und bringt uns auch weiterhin mit Menschen zusammen und ist insofern natürlich auch eine Sphäre, in der Politik stattfinden kann, wenn nicht sogar sollte. Nun, ich möchte das Problem vielleicht auch nochmal der politischen Machtverhältnisse an einer Genese verdeutlichen. Der Kollege hat es ja schon angesprochen, es gab eine gewisse Rückkehr der sozialen Frage, die natürlich mit der neoliberalen Entwicklung zu tun hat. Was wir davor hatten, war ein System, was eine Wirtschaftsordnung, die weitestgehend mit dem Begriff des Keynesianismus in Verbindung gebracht wird, mit der Nachkriegsordnung, zumindest in der westlichen Hemisphäre. Ein System, was auf dem Gedanken beruht, dass im Kapitalismus Vollbeschäftigung möglich ist, dass Vollbeschäftigung und soziale Absicherung auch notwendig sind für das Funktionieren von Demokratie, weil sonst auch der bürgerlich-kapitalistische Staat aufgrund der dynamischen und dem System, dem Kapitalismus eingeschriebenen Instabilitäten Legitimationsproblem bekommt und dadurch sich natürlich die Frage auch von Systemalternativen stellt. Dem wurde versucht entgegenzuwirken und auch mit der Annahme, dass tatsächlich Vollbeschäftigung im Kapitalismus möglich ist. Tatsächlich könnte man sagen, das hat eine Weile funktioniert, ne, bis zum Ölschock, der dann zu Einbrüchen in dieser Annahme geführt hat und auch die ersten Gegenreaktionen hervorgerufen hat. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail der neoliberalen Geschichte gehen. Was entscheidend ist, ist natürlich, dass sich hier eine anti-keynesianistische Interessenfront gebildet hat, die ihre Rentierinteressen bedroht sah und tatsächlich auch mit einem gewissen intellektuellen Guerillakrieg, wie Keith Joseph, ein Berater und ein Führer eines Thinktanks, der Margaret Thatcher beraten hat, mal bezeichnet hat, wo es auch erstmal darum ging, tatsächlich auch wieder diese Logik salonfähig zu machen, ne? Dass das unternehmliche Interesse eigentlich immer für den gesellschaftlichen kategorischen Imperativ eigentlich relevant wäre. Dieses Interesse war natürlich daher bedroht, dass immer durch die Vollbeschäftigung sich was verschoben hatte in der Frage des des Nachfrageüberhangs, was Arbeitsplätze betrifft. In dem Moment, wo natürlich Vollbeschäftigung herrscht, wo Leute abgesichert sind durch Arbeitslosengeld und so weiter, funktioniert natürlich nicht mehr das, was Max Weber mal die Hungerpeitsche nannte. Die Partei der Arbeit, wenn man sie so bezeichnen will, kann anders über den Preis ihrer Arbeit verfügen. Das Kapital kann nicht mehr die industrielle Reservearmee instrumentalisieren, um den Preis zu drücken. Befindet sich sozusagen dann nicht mehr in der sehr profitablen Short-Side-Position, wie das manche Sozialökonomen bezeichnen. Was interessant ist, dass Keynes und seine Anhänger das eigentlich auch vorausgesagt haben, dass es dieses Risiko eines Backlashs gibt, dass das Kapital aus einer Art Klasseninstinkt heraus die Verhältnisse, die Machtverhältnisse, die dann der Sozialstaat geschaffen hat, wieder versucht aufzubrechen. Aber dieses Risiko wurde doch als verkraftbar eingeschätzt. Letztendlich war das Siegeszug des Neoliberalismus erfolgreich und man könnte insofern natürlich auch sagen, dass die inhärente Logik des Kapitalismus hier letztendlich dann doch obsiegt hat, dass die Vollbeschäftigung im Kapitalismus nicht möglich wäre und natürlich dieser Widerspruch bestehen bleibt, diese Unvereinbarkeit zwischen sozialen Ansprüchen der Arbeiterklasse und den Interessen des Kapitals. Nun ist aber die Frage, heißt das zwangsläufig, dass wir uns auf eine unmittelbare Abschaffung der Lohnarbeit als die einzig konsequente Forderung hinausläuft? Ich denke, klar, es zeigt an, dass die Abschaffung der Lohnarbeit dadurch weiterhin das zu formulierende Ziel bleibt, habe aber mein Problem tatsächlich mit dem Adjektiv des Unmittelbaren, denn selbst wenn sich das aus der Analyse des Kapitalismus ergibt, stellt sich letztendlich auch die Frage natürlich noch, mit welchen Forderungen nehmen wir eigentlich Leute mit, in welcher Situation bewegen wir uns eigentlich, was sind eigentlich gerade unsere Opportunitäten auch Leute zu erreichen, wie schaffen wir überhaupt eine Mobilisierung in Gang zu bringen, mit denen wir den Kapitalismus auch nachhaltig überwinden können. Auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich die Frage, okay, kann es eine Politik der Reformen sein? Führt das halt nicht auch in die Sackgasse? Ich denke, die Geschichte hat ganz gut gezeigt, dass der Angriff, der neoliberale Angriff, gerade deswegen auch nicht abgewehrt werden konnte, da die klassischen ökonomischen Kampforganisationen der Arbeiterklasse, die Engels mal als die eigentliche Arbeiterbewegung bezeichnet hat, sehr stark in das System inkorporiert waren, tatsächlich vielleicht auch sogar etwas wie eingeschläfert waren, sich auf institutionelle Ausgleichsprozedere verlegt hatten und damit natürlich irgendwie auch ihren Kampfgeist und auch ihre Widerstandsfähigkeit verloren hat. Was mich dann dazu verleiten würde, dieses Problem, dieses Spannungsfeld zwischen Reformpolitik und der Abschaffung des Kapitalismus auch natürlich als auch eine Frage der richtigen Organisationsform und auch der richtigen Strategie zu verstehen, wo sich für mich die Frage aufwirft, in einer historischen Pfadabhängigkeit, in die Arbeiterbewegung oder überhaupt die Linke insgesamt gekommen ist, indem sie vielleicht auch das Feld der Politik, der Arbeit entpolitisiert hat, nicht in dem Sinne, dass sie nicht über den Kapitalismus geredet hätte, nicht in dem Sinne, dass sie nicht über die Interessen der Arbeiterklasse geredet hätte, aber tatsächlich, dass halt die Organisierung auf diesem Feld der Arbeit, also auch als originäre Partei der Arbeit eigentlich gar nicht mehr stattgefunden hat. Ich denke, man kann das auch historisch auf eine gewisse Spaltung auch in den Organisationsmodellen zurückzuführen, ne? Dass man gerade auf der marxistischen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaft vorgenommen hat, was zum Beispiel jetzt ein Organisationsmodell ist, was gerade von den Syndikalisten, eine Richtung, der ich mich eher zugehörig fühlen würde, eher abgelehnt wurde, weil man darin gesehen hat, dass eigentlich das originäre Kampffeld der Arbeiterklasse, also gerade die Autonomie der Arbeiterbewegung damit aufgelöst wird, dass man eigentlich die Arbeiterklasse dann oder die Arbeiterbewegung zu einem Anhängsel der Parteien degradiert, die um die ideologische Gunst dieser Arbeiterbewegung buhlen und letztendlich auch gar keine transformatorische Organisierung mehr auf diesem Feld stattfindet. Ich bin wahrscheinlich schon über der Zeit, deswegen muss ich es mit Versatzstücken jetzt, glaube ich, enden lassen. Negri, wo ich nicht unbedingt ein Freund von bin, halt so, aber wie das ja mit so Versatzstücken ist, derer bedient man sich ja auch immer wieder, weil er auch jemand, mit dem man vielleicht noch sonst nicht so übereinstimmt, auch mal was Schlaues sagt. Negri hat richtigerweise, wie auch schon viele vor ihm, festgestellt, dass natürlich die Lohnfrage an sich keine revolutionäre ist. Das Entscheidende ist natürlich halt so welche Formen diese Kämpfe um Löhne, um soziale Rechte annehmen, welche Organisationsformen sich in diesen Kämpfen herausbilden. Was tatsächlich auch eine Forderung, auch eine Feststellung, eine programmatische Feststellung halt auch schon der ersten Internationale war, 1866, ne, bevor wir auch irgendwie eine Marxianisierung der ersten Internationale feststellen mussten, nämlich, dass, wenn die Gewerkschaften notwendig sind für den Guerillakrieg im alltäglichen Kampf um Lohn, um Arbeit, dann sind sie umso wichtiger natürlich auch, um die Arbeit und die kommende Gesellschaft zu reorganisieren. Und das ist ein Gedanke, der meines Erachtens sehr stark ins Interesse getroffen ist, weil es nicht nur ein bloßes reformistisches Moment im alltäglichen Kampf gegen die Lohnarbeit gibt. Denn da, wo Organisationen es tatsächlich und inhärent darauf anlegen, gegen Lohngefeilche, gegen Konkurrenz, gegen Erpressung permanent anzuhalten und dem solidarisch auch etwas entgegenzusetzen, dann führt das auch nicht zu Befriedigung oder Befriedung, sondern tatsächlich auch zu Ermutigung und Selbstorganisation. Und in dem Sinne, ich muss hier nur was Persönliches sagen, würde ich jetzt auch Politik der Arbeit nicht nur als eine Politik für die typischen Brot- und Butter-Themen sehen, sondern es geht natürlich darum, wie wir auch unseren Arbeitsalltag mit ökonomischen Kampforganisationen selbst gestalten. Und das betrifft dann auch solche Räume wie die Universität, die jetzt nicht das klassische proletarische Milieu darstellen. Und da spielen natürlich auch die sogenannten identitätspolitischen Fragen weiter eine Rolle, weil wie Geschlechterverhältnisse in unserem Arbeitsumfeld, im sozialen Umfeld arrangiert sind, welche Ausgrenzungsmechanismen in den entsprechenden Institutionen, wo wir arbeiten und tätig sind, wirken. Auch denen lässt sich mit ökonomischen Kampforganisationen, ja, mit einer Politik der Arbeit entgegenwirken. Schönen guten Abend. Wir konnten alle lesen, VW schmeißt 23.000 Arbeiter hier raus und 30.000 insgesamt. Wirtschaftsteile der Presse schrieben, das hat was mit dem Dieselskandal oder wissenschaftlich mit der organisierten Kriminalität von VW zu tun. Organisierte Kriminalität ist richtig, die Ursache ist es nicht. Die Ursache, dass VW Zehntausende Arbeiter auf die Straße setzt, ist der Beginn einer großen Automatisierung. Und man muss sich jetzt erstmal die ökonomischen Verhältnisse, die objektiv existieren, ein Stück wollte ich darauf eingehen. Diese Automatisierung ist beileibe nicht nur das, was uns eine depperte deutsche Bourgeoisie als 4.0 erzählt. Es geht um ganz andere Bereiche. Die Automatisierung geht los in der Autoindustrie. Die Autoindustrie ist der Hauptindustriezweig des deutschen Imperialismus, macht über 20% der gesamten Industrieproduktion aus. Beispiel, es redet jeder über E-Autos, Elektromotoren bzw. Antriebe. Zur Herstellung eines Elektroantriebes braucht man nur noch ein Achtel der Arbeiter im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor, Diesel oder Benzin. Es geht dann weiter, dass man keine Kupplungen etc. braucht. Das heißt, wir kriegen hier eine ungeheure Massenerwerbslosigkeit. Und E-Autos sind noch nicht mal der Hauptpunkt der Automatisierung, sondern es sind neue Werkstoffe. Neue Werkstoffe der Nanotechnologie, mit denen beispielsweise ganze Blechkarossen wegfallen. Man kann die Karosserie schlichtweg gießen, backen und die Arbeitskräfte, die man dazu braucht, sind äußerst gering. Man kann sich das angucken in Japan oder den USA, die wesentlich weiter in der Frage der Automatisierung sind als die deutschen großen Fabriken. Man kann davon ausgehen, dass 40-50% der Arbeitskräfte wegfallen, alleine in der Autoindustrie und als Folge im Maschinenbau. Also bei einem Verbrennungsmotor muss ich fräsen, drehen, bohren, Arbeitsschritte machen, fällt beim Elektroantrieb alles weg. Deswegen wird auch der Maschinenbau ungeheuer in Mitleidenschaft gezogen, das heißt mit einer hohen Arbeitslosigkeit. So, also, die blöde Handarbeit fällt weg. Ist doch eigentlich was Gutes, oder? Finde ich auch. Mehr Kopfarbeit durch Automatisierung ist eine klasse Sache. Bin ich absolut dafür. Und da geht auch die Menschheit hin. Also, Mensch geht dahin, in der Produktion wesentlich mehr Arbeit einzusparen, und zwar körperliche Handarbeit, eine fürchterliche Knochenarbeit, eine geist- und nerventötende Tätigkeit, um mehr freie Zeit zu bekommen. Wofür? Also nicht an die Nordsee legen oder an die Riviera, sondern mehr freie Zeit für geistige Arbeit, für Wissenschaft, Kultur, für das kollektive Menschsein. So, das bereitet die Ökonomie und der Kapitalismus objektiv vor und bereitet materiell was vor? Den Sozialismus. Weil die Fabriken in der Hand des Kapitals bedeutet bei der Automatisierung ein riesiges Elend. Das bedeutet Massenerwerbslosigkeit, das bedeutet Hungerlöhne. Grundsicherung hat ja Herr Siemens schon angesprochen. Das ist dann das, was ein Zwanzigstel des Lohnes betreffen wird. Dafür sind die Kapitalisten. Und die Automatisierung hier in diesem Land, in dem wir leben, die findet statt in dem reaktionärsten Teil der Industrie, nämlich der Autoindustrie. Also, die Automobile sind doch nichts anderes als Postkutschen ohne Pferde. Mit welcher Elektronik und Schnickschnack sie ausgestattet sein möge. Es ist ein rückschrittlicher Verkehr und eine rückschrittliche Verkehrsproduktion, die wir hier haben. Es ist mit das Hinterweltgerichte, was man sich vorstellen kann. Also, eine Automobilproduktion bringt im Jahr ungefähr in der EU 400.000 Tote mit sich. Wir zahlen die Gesundheitskosten. Wir zahlen das, was 65 Familien von VW ihr Eigentum nennen und ein paar andere, also ein paar Handvoll Großkapitalisten. Wir zahlen ihnen mehr, wir zahlen die Ressourcen. Der Autobahnbau verschlingt eine ungeheure knappe Ressource, wie zum Beispiel Sand. So, alles ist es völlig idiotisch und die Menschheit war viel weiter, indem sie Schienen gebaut hat, indem sie Lokomotiven baut und ein gesellschaftliches Verkehrsmittel einführt, das diesen Individualverkehr nicht mehr braucht. Also ich erinnere daran, dass zum Beispiel die kleine Schweiz jetzt dabei ist, den gesamten Güterverkehr zu untertunneln. Dort Schienen zu legen mit Lokomotiven, die schlichtweg noch ohne einen Lokführer fahren. Weil man es untertunnelt hat, ist es möglich. Wenn man sich hier anguckt, das Elend auf den Autobahnen mit einem Lkw-Verkehr, ich glaube, die Menschheit, die nach uns einige hundert Jahre kommt, die wird die Frage nie beantworten, wie konnten wir nur so doof sein in unserer Generation. So, es ist natürlich klar, so eine Lokomotive hält 50, 60, 70 Jahre, ein Auto hat eine Umschlagszeit von 4, 5 Jahren, dann gibt es ein neues, also schlichtweg die Privatproduktion. Und die deutsche Autoindustrie ist immer besonders reaktionär. Sie führt ihren Weltkampf weltweit gegen die japanischen Konkurrenten und die US-Konkurrenten mit Hungerlöhnen und Leiharbeit. Und Leiharbeit ist nichts anderes als eine Form der staatlich organisierten Zwangsarbeit. Nämlich der Arbeiter hat den ökonomischen Zwang, seine Arbeitskraft irgendeinem zu verkaufen, der ihn hier und da und dorthin schickt und er nicht mehr über seine Arbeitskraft frei verfügt. So. Diese ökonomische Zwangsarbeit soll jetzt in Dienstverpflichtungen umgeändert werden. Sprich, der Herr Innenminister dieses Landes hat gesagt, den Teil der Notstandsgesetze, der eine Dienstverpflichtung ermöglicht, soll zur Normalität werden. Das heißt, es wird hier die politische Zwangsarbeit eingeführt für die Großkonzerne. Und VW beispielsweise ist ein Konzern, der über 90% im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter hatte. Und der Herr Hartz hat nicht umsonst die entsprechenden Hartz-Gesetze aus seiner Schublade gezogen. So, das heißt, es ist klar, wenn Millionen erwerbslos werden und Millionen sich auch nichts mehr kaufen können, dass das zu Aufständen kommt. Deswegen kriegen wir ständig gesagt, wie notwendig es ist, dass die Bundeswehr im Inneren gegen das eigene Volk, gegen die Arbeiter eingesetzt werden muss. Und es ist eine Übung nach der anderen, wie das Militär gegen die Bevölkerung bewaffnet eingesetzt wird. Die Polizei wird gerade mit Radpanzern, mit Maschinengewehren in jedem zweiten Polizeiauto mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Ich glaube, zum Terroristenjagen ist das alles ziemlich ungeeignet. So, der Staat also, es ist kein über den Klassen schwebendes Ding, sondern es ist schlechtweg der Staatsapparat des großen Monopolkapitals. Nicht euer, nicht meiner, sondern des Monopolkapitals. Und die Autoindustrie hat den deutschen Staat auch nach dem Zweiten Weltkrieg ständig für ihre Zwecke eingesetzt, bis hin zur verfluchten Leih- bzw. Zwangsarbeit. Die staatlich organisiert die Leiharbeit und kommt nicht von ungefähr, dass eine Leiharbeitsfirma gesagt hat, wir machen das jetzt mal. Sondern sind Staatsgesetze durchgeführt worden. So, wenn die Automatisierung und die Massenarbeitslosigkeit auf uns zurollen, und die Anzeichen sehen wir schon, dann ist die große Gefahr, dass die Arbeiterklasse in unserem Land hier reaktionär reagieren kann. Reaktionär reagieren kann heißt nicht zu sagen, na endlich kommt die Automatisierung, Wir kriegen mehr freie Zeit, wir erobern uns die und durch diese freie Zeit können wir gegen den Kapitalismus besser kämpfen, weil wir eine ganz andere Zukunft haben, nämlich nicht in diesem System, sondern durch die Revolution den Sozialismus uns zu erkämpfen. Sondern sie kann umgekehrt reagieren und das machen die Gewerkschaften natürlich vorneweg. Und ich weiß es, ich bin selber Metallarbeiter und Mitglied hier im Ortsverstand der IG Metall in Frankfurt, vertrete aber nicht deren Ansicht, dass hier reaktionär reagiert wird, dahingehend, dass ein Kampf geführt wird um den Erhalt der alten Arbeitsplätze gegen die Automatisierung. Und was ökonomisch reaktionär ist, wird sich politisch genauso reaktionär dann umsetzen. Das ist die große Gefahr, vor der wir stehen. Und deswegen müssen wir stark überlegen, ich soll zum Schluss kommen, gut, wie der Kapitalismus. Erstens, welche Produktion im Kapitalismus können wir den Arbeitern anbieten, dass sie eine Perspektive noch sehen, zum Beispiel Bau von Tunnelmaschinen, Straßen, nicht, sondern Schienenanlagen etc.? Zweitens, der Kampf muss geführt werden um eine Verkürzung der Arbeitszeit. Sechsstündiger Arbeitstag, heute haben wir einen zehnstündigen im Durchschnitt, frühere in Rente gehen. Das sind Übergangsforderungen, für die die Kämpfe geführt werden müssen, ansonsten brauchen wir einen Kampf zum Sturz des Kapitalismus nicht zu denken. Also Reformen sind nur dazu da, den Kampf zu führen für eine andere Gesellschaftsordnung. Und in diesem Sinne ein letztes jetzt, auch die Intellektuellen haben hier eine große Verantwortung. Es gab mal einen, der hat Galileo Galilei geschrieben, oder die Physiker. Die haben eine große Verantwortung, ob sie ihr Studium für eine Automobilindustrie machen, und zwar unkritisch, oder ob sie den Kampf führen, Schluss mit diesem elenden Individualverkehr. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Verkehrsweise. Und ihr könnt uns Arbeitern helfen, wie weit ist die Forschung und Anwendung der Nanotechnologie. Wie weit sind wir hier in der Wissenschaft, die die Fortschritte bedeuten? Also nicht, wie man einen blöden Dieselchip macht, dass die Abgase vertuscht werden, sondern welche Produktionen es gibt für die Zukunft der Menschheit und in welchen Ländern die schon angewandt und entwickelt werden. Das wäre eine große Hilfe für uns Arbeiter. Und eine letzte Frage, wer studiert denn Naturwissenschaften oder hat das mal gemacht? Aha, wir helfen uns gegenseitig. Danke. Okay, also ihr habt jetzt alle nochmal circa 4 Minuten Zeit, nochmal aufeinander einzugehen und dann würden wir das Podium öffnen. Und um jetzt nochmal vielleicht so einen kleinen Input auch zu geben, weil es ja schon angeklungen ist, dass es irgendwie Meinungsverschiedenheiten hier gibt und vielleicht die nochmal irgendwie ein bisschen klarer herauszustellen. Thomas, du hattest gesagt, dass du Vorbehalte hattest gegen eine Rückkehr zur Politik der Arbeit, dass du gegen die Arbeit bist, nämlich so wie die marxistische, wahrscheinlich hast du dich auf die Zweite Internationale bezogen, also Sozialismus des Labors. Du hattest schon gesagt, deswegen ist etwas schiefgegangen und dass wir uns eher fragen sollten, was ein gutes Leben ist. Dann hattest du, Holger, gesagt, dass du sozusagen Arbeit trotzdem als politische Frage und eben nicht als soziale Frage siehst, ob du das nochmal irgendwie erläutern könntest, auch so wie Arbeit, irgendwie das Problem von Arbeit im Zusammenhang mit anderen Problemen, also feministischen Kämpfen oder irgendwie der Frage der schwarzen Bevölkerung irgendwie oder Homosexualität und so weiter, also alles, was sozusagen noch diskutiert wird. Weiterhin hattest du, Holger, auch noch gesagt, dass es auch die Frage sozusagen zwischen irgendwie Reform oder Revolution die Frage nach der richtigen Organisationsform und Strategie aufwirft. Ob du das nochmal näher erläutern könntest, welche Organisationsform du da genau meinst und weil du ja sozusagen das Problem angesprochen hattest, dass auch in der Zweiten Internationale irgendwie dieser Kampf, politischer Kampf und ökonomischer Kampf auseinandergegangen sind, nämlich der politische Kampf irgendwie durch die Partei scheinbar gemacht wurde und der ökonomische Kampf durch die Gewerkschaften, wobei dadurch ja irgendwie die Autonomie der Arbeiterbewegung untergraben wurde. Und Jonas, an dich auch nochmal die Frage, du hattest gesagt, dass der Staat versucht, politische Fragen zu adressieren in der Gegenwart und dass der Staat sozusagen Fragen von Arbeitslosigkeit, Überarbeitung und so weiter verwaltet und es aber eigentlich näher liegt, dass die Linke was machen sollte. Und wie, also sozusagen, warum kann eine Linke das irgendwie nicht adressieren oder warum haben wir gegenwärtig das Problem, dass die Linke das nicht adressiert, sondern der Staat? Wie verstehst du den Staat? Verstehst du das wie Genosse Heinz als irgendwie Klassenwerkzeug, wie du jetzt gesagt hast, des Monopolkapitals? Was genau kann man da machen? Wie genau kann man diese politischen Fragen aufwerfen? Kann man das überhaupt gegenwärtig? Und an Genossen Heinz auch nochmal die Frage. Du hattest gesagt, dass die Kopf- und Hand, also zur Kopf- und Handarbeit, dass die Kopfarbeit sozusagen die Handarbeit ablöst und der Kapitalismus ja eigentlich schon den Sozialismus vorbereitet. Könntest du das nochmal irgendwie ausführen, warum genau, obwohl doch heute irgendwie eine massive Deindustrialisierung stattgefunden hat seit Jahrzehnten, warum es trotzdem nicht so aussieht, als ob wir näher zum Sozialismus kommen werden und inwiefern irgendwie was noch da sein muss, damit die Bedingungen für Sozialismus tatsächlich irgendwie vorhanden sind und auch irgendwie materiell umgesetzt werden können. Genau, so viel erstmal von mir, aber ihr könnt auch einfach auf die Beiträge voneinander eingehen und die Fragen kommen mir dann nochmal aus dem Podium. Also 4 Minuten jeder jetzt. Ich versuche das nochmal so jetzt zu sprengen. Ich unterstelle jetzt mal, vielleicht liege ich ganz falsch, dass auch ihr hier. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ihr auch diese Eribon-Debatte mitbekommen habt. Ja? So, das ist, glaube ich, der Kontext, in dem wir jetzt hier reden. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre wahrscheinlich diese Veranstaltung nicht zustande gekommen. Das muss man irgendwie mitdenken. Warum sitzen wir jetzt hier? Und die Eribon-Debatte ist Teil von einer Situation, die, glaube ich, neu ist für uns alle. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir überhaupt schon in der Lage sein können, zu verstehen, was diese Situation bedeutet. Ich versuche mal ganz kurz, mich der anzunähern. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so eine offene Situation erlebt. Also wir haben den Eindruck, im Moment, in der letzten Zeit, wir stehen unter einer globalen Welle von rechts. Ich glaube, dass der Eindruck ist natürlich nicht unbegründet, aber der ist in gewisser Weise irrend. Tatsächlich ist es so, dass sozusagen eine Herrschaftsform, die, glaube ich, 30, 40 Jahre ziemlich stabil war, in den 80er Jahren. Ja? Das, was wir jetzt abgekürzt, neoliberalen Kapitalismus nennen. So. Die ist wirklich in einer tiefen Krise, nicht nur in der ökonomischen, sondern in jeder Hinsicht in der Krise. Das führt, glaube ich, wirklich zu einer Offenheit, wie wir die zuletzt vielleicht Anfang der 70er Jahre hatten im Politischen und dann Ende der 80er in so einem Auffallen in der Epoche des Zusammenbruchs der Realsozialisten standen, gab es auch nochmal so eine Offenheit. Und weil das so ist, glaube ich, dass die Zeit gegenwärtig offen ist für Repolitisierung. Repolitisierung sage ich deswegen, weil die jetzt verfallende Zeit letztlich eine Zeit geworden ist, weil sie nicht offen war. Weil vollkommen klar war, naja, irgendwie ist das politische Wechsel von Mitte links nach Mitte rechts und das ist wirklich scheißegal und wir in der Linken müssen uns bestimmte Ziele stellen. Wir haben das auch getan, aber die Ziele waren von vornherein so gestellt. Also ich habe zum Beispiel 15 Jahre meiner politischen Tätigkeit für den Wiederaufbau von sowas wie einer organisierten radikalen Linken. Das war ein ernsthaftes Ziel. Ich bin darum gar nicht böse damit, dass ich das so machen musste. Aber da war ja mit einbeschrieben, ich habe nicht gedacht, sozusagen, dass ich den Kapitalismus abschaffe damit, sondern ich habe gedacht, ich arbeite an etwas ganz Kleines, was man braucht, um irgendwann mal den Kapitalismus abschaffen zu können. Das ist völlig anders geworden. Die Situation ist wirklich offen. Sie ist deswegen brandgefährlich. Sie kann aber auch genauso gut in eine linke Richtung gehen. Es hat immer wieder, wenn wir ein bisschen zurückgehen, sagen wir das letzte Moment Aufbruch des arabischen Frühlings und dann die Welle an Kämpfen, die global darauf resoniert haben. Resonanzraum dieses Aufbruchs waren 2010 bis 2013, war eigentlich eine linke Welle. Jetzt im Moment haben wir gerade alles das Spiel dieser Offenheit wieder. Also ist es eine Zeit, in der Politisierung wieder tatsächlich etwas werden kann, das sich auch in relevanten gesellschaftlichen Kämpfen verdichtet. So. Und jetzt komme ich zurück zu Eribor. Wer das Buch gelesen hat, von der Stelle jetzt mal Zusammenwälte gelesen, finde in dem Buch, erstens ist es schlecht verstanden worden, finde ich, von vielen. Zweitens hat es selber Inkonsistenzen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob der Autor die gewollt hat oder ob sie ihm passiert sind. Eine der wichtigsten Inkonsistenten findet sich auf der Seite 38. Wer es nachlesen will, sollte das bitte mal tun. Da fängt der Eribon an und sagt, was ist eigentlich Politisierung? Und dann zitiert er das Abecedaire von Gilles Deleuze, der kommt ja aus dieser Posse sozusagen, Deleuze, Catherine, Foucault, da kommt er ja her, und zitiert Deleuze aus dem Abecedaire, wo Deleuze schreibt, Politisierung ist eine Bewegung, in der man ausgreift eigentlich auf die ganze Welt und auf das ganze Leben mit einer bestimmten Vorstellung entwickelt, warum die bestehende ganze Welt scheiße ist und dass man eine ganz andere haben wollte. Und das wird dieser Ausgriff wird so wichtig, dass er einen umtreibt, dass man beschließt, das ist für mich jetzt extrem wichtig, dass ich das jetzt so sehe. Und dann, nach diesem Ausgriff auf die ganze Welt und auf das ganze Leben, verdichtet sich das in der Bewegung, die dann auf den engsten Kreis führt. Was tue ich? Mit wem zusammen kann ich das tun? Was kann ich morgen tun? Das beschreibt, das zitiert Eribon aus dem Abecedaire von Deleuze. Und dann sagt er, linke Politik, traditionellerweise und auch wie ich es jetzt vorschlage, funktioniert ganz andersrum. Man fängt an mit dem Allerengsten, das hast du am besten vorgeführt, mit dem, so die Art und Weise, wie du hast gesagt, Problem mit der Arbeit, fängst du eigentlich den falschen Ausdruck, Probleme mit der Arbeit. Und dann hast du die alle so umrissen in so einer Art Phänomenologie der Probleme, die wir alle tatsächlich haben, mit denen wir uns rumschlagen, so oder so. Und an dieser Stelle schreibt Eribon, dass also funktioniert die linke Politik, das heißt, die fängt ganz anders an, als Deleuze das beschreibt. Die fängt im Engsten an, im Nächsten des Alltagsdrucks und der Nöte, die man hat und die man teilt mit den Nächsten, von denen man weiß, die anderen haben sie auch. Und im günstigen Fall, schreibt Eribon dann, kommt es dann zu einer Erweiterungsbewegung und irgendwann taucht dann da auf die Frage nach, wie ist diese Welt, warum lehne ich sie ab, warum können wir nicht andere haben. Und dann, das ist das, was ich inkonsistent nenne, bricht es einfach ab, diese Stelle. Also lest das bitte mal nach. Und ich finde, das ist diese Passage, die nicht aufgelöst wird von Eribon, die ist eigentlich extrem wichtig. Wie denken wir Politisierung? Ja? So wie Deleuze das schreibt oder so wie Eribon beschreibt, dass eigentlich traditionelle linke Politik, und du hast das am stärksten gemacht mit deinem syndikalistischen Ansatz, dass sie sozusagen vom Engen zum Weiten oder wie Deleuze sagt, vom Weiten zum Engen. Mein Einsatz war, den stelle ich jetzt nur zu denken, ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo man mit allzu großer Sicherheit auftreten kann. Meine Idee ist, dass es fatal wäre, wenn wir uns einem Politisierungsmodell anschließen, das sozusagen vom Engen ins Weite geht, also in Wiederaufnahme dessen, was erhebliche Teile der Politik der Arbeiterbewegung war, weil das unter den gegebenen Bedingungen, die wir heute vorfinden, sozusagen der Zerspaltung des Sozialen, der Konstitution des Sozialen durch Konkurrenzen, die sich ausdrücken in ethnischer Gewalt, religiösen Differenzen, sexueller Gewalt, bla bla bla. Ich glaube, dass das nicht gut ausgeht. Politisierung, ja, vom Engen ins Weite zu denken. Okay, dann lasse ich. Das finde ich eine extrem wichtige Frage. Wie denken wir eigentlich Politisierung? Meine These wäre, Politik der Arbeit für mich den Verdacht, dass es das Modell befördert, Politisierung als eine Bewegung vom Engen ins Weite zu denken. Ich glaube, dass das. Das habe ich schon gesagt. Ich glaube, dass das schief geht. Aber du sagst, dass beides der Fall sein sollte? Oder? Nein, ich sage, mein Eingang war, dass Eribon das so bestellt. Ihr müsst es mal, also wir haben ja alle Zeit, da wir sowieso nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Zeit können wir uns nehmen. Lest es mal nach, Seite 38. Unvermittelt fängt er mit dem Deleuze-Zitat an und dann macht er einen Schwenk und selber sagt er eigentlich nicht deutlich, wie man das auch. Mir scheint man, aber man muss das auflösen oder man müsste sich fragen, kann man das vermitteln? So, denke ich, muss man heute müssen wir heute diskutieren, während dem gegenüber das, was ich so oft wahrnehme jetzt im Moment bei den Veranstaltungen, zu glauben, ja, wir müssen jetzt zurück zur Klassenpolitik, wir waren Klassen vergessen, wir müssen die Klasse wieder ansprechen. Das ist eine Hysterie, die wird sowieso in die Ecke führen. Ich glaube, das ist falsch. Es ist lieber den Weg gehen, den ich jetzt eben so gesagt habe, in der Offenheit, weil ich das nicht, mir nicht sicher bin, was richtig ist. Vielleicht muss man es vermitteln, vielleicht muss man sich für das von der ich würde mich wenn entscheiden, dann für die Lös und nicht für das andere, aber vielleicht muss man es auch vermitteln. Aber wir müssen es auf jeden Fall diskutieren. Vielen Dank, Thomas. Du hast gleich nochmal die Gelegenheit. Ja, ja. Vielen Dank. Okay, Jonas? Aber 5 Minuten oder 6 Minuten. Na gut, ich gehe jetzt einfach mal auf das ein, was du mich gerade gefragt hast, weil ich fühle mich ein bisschen missverstanden. Ich habe eigentlich nicht gemeint, jetzt verwaltet der Staat die soziale Frage statt den Linken und die müssen mal wieder ran. Sondern ich habe eigentlich eher so gedacht, wenn ich mir die Fragen stelle, die ihr rumgeschickt habt, ja, die Politik der Arbeit, was ist denn das eigentlich? Mein erster Gedanke ist, naja, was Philosophisches, also einfach was, was man sich quasi erstmal ausdenken müsste, ne, wo man bei sich anfängt und was würde ich mir denn vorstellen? Das ist es eigentlich nicht. Weil Politik der Arbeit, erstmal, man ist doch damit konfrontiert, das gibt's doch. Das ist doch gar nicht so, dass die Linken das erst erfinden müssen, sondern das ist doch fix und fertig in der Welt. Da würde ich auch gar nicht sagen, naja, das ist ja bloß der Staat des Kapitals. Nein, von wegen. Die arbeitende Klasse, auch wenn sie sich gar nicht mehr so verstehen will, die hat allemal ihren Platz in diesem Staat. Die genießt Anerkennung. Das ist kein Fall von, der ist ja bloß immer dem Kapital zu diensten. Die hat eine ganze Abteilung Sozialversicherung und es wird sich um Leute, die kein Auskommen finden, irgendwie auch gekümmert, mehr oder weniger, und dergleichen mehr. Ich will sagen, wenn man sich die Politik der Arbeit vornehmen will, dann hat man eigentlich das zum Gegenstand. Dann hat man sich mal die Frage zu stellen, okay, das gibt's, die Arbeit und die Leute, die sie tun, die finden ihre Würdigung tatsächlich in der praktizierten Politik. Die finden ihre Anerkennung, aber welche ist es denn eigentlich? Die leiden nicht darunter, dass sie zu wenig Anerkennung finden, dass keiner für sie spricht. Nein, die leiden unter was ganz anderem. Die leiden unter der Anerkennung, die sie finden. Die leiden unter der Rolle, die sie spielen. Die leiden darunter, dass man von der Lohnarbeit irgendwie leben soll. Das hat tatsächlich seinen Eingang gefunden das ist ein anerkannter Teil dieser Gesellschaft, dieses Interesse, das hat hier sein Recht. Bloß, das ist ja die Anerkennung, dass die Arbeit gerade so, dass das Interesse von ihr zu leben gar nicht anders vorkommt als untergeordnet unter eine Kalkulation, die genau so drauf guckt, dass sie sagt, okay, das ist eine Kost, die man sich leistet, weil man dran verdienen will. Die Anerkennung dieses Interesses, ich will von meiner Arbeit leben, das ist die Anerkennung der Unterordnung unter ein Gewinninteresse, das über alle Mittel verfügt, diese Arbeit zu benutzen und das überhaupt damit ständig dafür sorgt, dass Arbeit überflüssig gemacht wird und Betreuungsbedarf entsteht, dass die Arbeit, die stattfindet, zum Leben schlecht reicht. Dass also das ständig eine Frage von staatlicher Betreuung ist und bleibt. Das ist in der Anerkennung eingeschlossen. Und das hat man eigentlich vor der Nase, daran habe ich gedacht. Vor allem deswegen, weil, das fand ich irgendwie beim Holger heißt so, ne? Fand ich das so schön. Du hast an irgendeiner Stelle hast du gesagt, das Unmittelbare macht dir Schwierigkeiten, weil das mag ja aus irgendwelchen Erläuterungen folgen, dass der Kapitalismus abzuschaffen wäre. Aber wer sieht das schon so? Ja, mit so einer Forderung, wo kann man da schon landen? Ja, eben. Weißt du, da merkt man doch, ja, man hat tatsächlich was anderes zu tun. Wenn man schon selber eingestehen muss, was anderes als opportunistische Forderungen will doch eh keiner hören, dann muss man eigentlich den Schluss draus ziehen, dann hat man an der Stelle auch nichts zu suchen. Dann ist da nichts zu holen, sondern dann hat man es eben damit zu tun. Die Menschheit, die im Kapitalismus lebt und arbeitet und von ihm lebt, die hat tatsächlich nicht das Bewusstsein, dass man da den Laden umschmeißen müsste. Die hat das Bewusstsein, das ist ihre Einkommensquelle, und irgendwie hat sie damit ja auch recht. Es ist halt keine besonders taugliche. Aber dass man die Probleme, die man hat mit der Einkommensquelle, dass man die mal nicht immer zu nehmen hat, als das macht einem das Zurechtkommen ja ewig schwer und könnte da mal einer besser drauf aufpassen, sondern dass das eigentlich lauter Einwände gegen diese Art der Einkommensquelle hergibt, dass das lauter Belege dafür sind, dass die der Sache nach für nichts anderes da ist, als dass der Geldreichtum wächst, und zwar getrennt von denen, die dafür arbeiten gehen müssen. Dass das überhaupt das Produkt davon ist, dass die einen ewig arbeitslos werden und die anderen schlecht an ihrer Arbeit verdienen, beziehungsweise für nichts anderes mehr Zeit haben. Das wären Einwände, die wären dann mal fällig. Und da hat es doch was Ungenügendes, wenn man auf so eine Situation drauf guckt, sagt, okay, Einwände gegen den Kapitalismus will ja eh keiner hören, dann muss ich halt was Opportunistisches fordern. Naja, dann fordert man halt was Opportunistisches. Dann fordert man halt, irgendwer soll mehr kriegen oder irgendwas soll, die Arbeitszeit soll sinken. Auf die Forderung hat eh keiner gewartet, dafür muss man schon immer noch kämpfen, das macht dann halt eine Gewerkschaft. Aber dann ist man halt auch bei Forderungen unterwegs, die haben wirklich nichts zu tun mit, man urteilt mal systemmäßig schlecht über den Kapitalismus, sondern dann ist man wirklich bloß bei Forderungen, die gehören in den Kapitalismus rein. Die gehören hier dazu, weil, na klar, wenn Leute schlecht von der Lohnarbeit leben, dann gehört ja die Forderung hin, könnte man das vielleicht mal ein bisschen besser haben. Aber das hat mit einer Kritik, die irgendwie auch mal was Systematisches anpackt an das, was hier Schäden produziert, ist gar nicht zufällig, sondern systematisch einfach nichts zu tun. Vielen Dank. Holger, du hast was Nächstes? Okay, warum ich arbeite als politische Frage, nicht als soziale bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in der Schärfe so formulieren würde, aber zumindest hat mich das jetzt in die Richtung denken lassen, beziehungsweise bei mir das Bedürfnis nochmal geweckt, ein bisschen klarzustellen, dass ich unter einer Politik der Arbeit, für die ich durchaus plädiere, also Politik auf dem Felde der Arbeit auch wieder zu machen, nicht als das bezeichnen würde, was du Klassenpolitik genannt hast, weil ich das doch ein bisschen eher vom Subjekt wegholen würde. Mir geht es eher um eine Methode, um eine Form, die der Kampf, die Organisierung annehmen sollte und wo es im Wesentlichen darum geht, Politik, Organisierung dort zu machen, wo man sich auch befindet, weil ich denke, dass die Linke ins Hintertreffen geraten ist, liegt nicht unbedingt daran, dass sie jetzt den Abgehängten jetzt nicht populistisch irgendwie sich angebiedert hat, sondern vielmehr dass sich ein bisschen die Gesellschaft auch ein bisschen man spricht ja ein bisschen von einem neuen Tribalismus aufgelöst hat. Wir kennen das auch in der virtuellen Welt als Filterblasen halt so, dass die Linke eigentlich auch durch eine Politik der Freiräume, die durchaus ja auch ihre Berechtigung haben, aber dann auch einen sehr starken Bias entwickelt haben, sich eigentlich ein bisschen auch, also in dem Moment, wo sie sich in ihre Freiräume verabschiedet hat, sich ein bisschen auch aus der Gesellschaft verabschiedet hat. Wenn ich mir allein die Universität hier anschaue, ich denke, die Universität ist eigentlich spätestens seit 68 ein Hort von Linken, vielleicht der Ort gesellschaftlich, wo sie proportional vielleicht auch die meisten Linken stellt. Und nichtsdestotrotz sind wir halt hier nicht in der Lage, neoliberale Formen abzuwehren, geschweige denn halt hier etwas transformatorisch in eine andere Richtung zu pushen. Was für mich ein ganz klarer Indiz dafür ist, dass das was mit unseren Organisationsformen zu tun hat, dass wir viel auf die Straße gehen, bestimmte politische Anliegen supporten, aber halt irgendwie nicht mit der entsprechenden Werf und mit den entsprechenden ausgeklügelten Strategien in dem Kontext, wo wir unsere meiste Zeit verbringen, zumindest versuchen, an einem Strang zu ziehen oder was zumindest in eine Richtung zu bringen, was ja durchaus in sich plurale Aspekte beinhalten kann. Was ich damit im Wesentlichen sagen will, ist, mir geht es um eine Kennzeichnung von das, was man früher vielleicht proletarischer Politik genannt hätte, würde es halt jetzt ökonomische Methode oder sowas nennen, im Gegensatz zur bürgerlichen Politik, dass wir uns nicht auf die Rolle des Bürgers verlegen, wo wir vermeintlich gleich und frei sind, wir alle eine Stimme haben, die wir zur Wahl bringen können und wo wir eigentlich nur was verändern können, sofern unsere Stimme als Protestierende auf der Straße gehört werden, dadurch ein bestimmter Druck in im Parteienspektrum entsteht oder durch Mehrheitsverhältnisse bei den Wahlen. Das ist mir eine zu starke Abhängigkeit die wir zugunsten einer Politik aufgeben sollten, die versucht tatsächlich in den Institutionen, wo wir sind, im Rahmen der bestehenden Opportunitätsstrukturen Veränderungen durchzusetzen. Die müssen natürlich strategisch gedacht sein. So, das ist natürlich klar, dass wir irgendwie einem Gesamtzwang unterliegen, der uns da Grenzen setzt in den jeweiligen Institutionen. Aber da, wo wir tatsächlich auch strategische Diskurse führen, wie viele Handlungsmöglichkeiten haben wir, wie weit lassen sie sich erweitern, um uns dann wieder auch neue Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, um vielleicht auch hier und da Exempel zu setzen, die dann wieder auch in andere Bereiche der Gesellschaft ausstrahlen. So lassen sich, glaube ich, halt Stück für Stück die Handlungsspielräume auch ausweiten. Insofern bin ich da auch ganz bei dir, dass man, bevor wir von der Abschaffung des Kapitalismus sprechen, natürlich uns erstmal um den Aufbau jener Strukturen bemühen sollten, die überhaupt in der Lage sind, breitere Dynamiken in Gang zu setzen und vielleicht auch ein bisschen die Linke wieder resonanzfähig auch in der Gesellschaft zu machen. Aber das möchte ich auch explizit jetzt nicht als eine Politik vom Hängen in Zweiten verstehen wissen. Ich denke, es geht auch um eine Politik auch zu formulieren, die halt keinen Widerspruch zieht, sondern oder beziehungsweise mit diesem Widerspruch dialektisch arbeitet. Emile Pouchet, französischer Syndikalist, hatte mal gesagt, dass es darum geht, eine Politik zu machen, die weder die Zukunft der Gegenwart opfert, noch die Gegenwart der Zukunft. Und hier würde ich natürlich nicht auf die Kapitalismuskritik verzichten und ich denke auch nicht, dass es daran mangelt, dass wenn man darüber redet, wie schlecht der Kapitalismus ist, dass dann alle gleich abwinken. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, Kapitalismuskritik ist weit verbreitet in der Gesellschaft, auch in ihren regressiven Formen halt, also an Zustimmung, an Akzeptanz gegenüber, davon zerrt er gerade eher nicht, sondern eher von einer Alternativlosigkeit, von einer Perspektivlosigkeit nach wie vor, wo Linke meines Erachtens sich auch einfach in den letzten 10, 20, 30 Jahren, naja, eigentlich seit 68 auch eine sehr maximalistische Politik verabschiedet hatten, halt so, die gar nicht mehr versucht hat, irgendwie eine Strategie zu skizzieren, wie man vielleicht auch sich zwischen diesen vermeintlich widersprüchlichen Polen von Reform und Revolution bewegen kann. Und gut, in der Kürze hier würde ich jetzt natürlich keine für euch befriedigende Antwort hier formulieren können, aber ich denke, darum geht es irgendwie auch nachzudenken, Leute aufzuzeigen, wie man sich zum Beispiel organisieren kann, in Organisationsformen, die sowohl konkrete Interessen bedienen können, aber auch antizipativ auf weitergehende Potenziale verweisen können und plausibel vermitteln können, dass sie mehr ermöglichen. Ja, sorry. Gut. Abschaffung des Unterschieds von Hand- und Kopfarbeit. Ein Übel von über 10.000 Jahren Klassengesellschaft. Geht schlecht, indem man einfach sagt, jeder arbeitet jetzt 4 Stunden an der Uni und 4 Stunden am Fließband. Ein bisschen seltsame Rechnung, sondern die Menschheit kommt zur Menschheit, indem sie durch Arbeitstätigkeit Naturgesetze erkennt und die Naturgesetze zu ihrem Nutzen anwendet. Also ich mache mal ein praktisches Beispiel. Kupferabbau. Ist eine recht gesundheitsschädliche Tätigkeit, wenn Menschen das machen, also Arbeiter. Ein Großteil des Kupfers wird heute mittels Bakterien abgebaut. Das heißt, der Mensch tritt neben den Produktionsprozess, indem er die Naturgesetze der Biochemie, der Physik etc. erkennt und anwendet. Und so freie Zeit bekommt, um viel mehr Kopfarbeit durchführen zu können. Und die größte Produktivkraft auf dem Erdball, die wir kennen, das ist der Mensch. Jetzt werden aber 80-90% der Menschheit von der Kopfarbeit ausgeschlossen. Sie werden nur zur Handarbeit benutzt oder fliegen auf die Müllhalde der Massenerwerbslosigkeit. Und da werden sie auch nicht betreut, auch bei uns wird kein Arbeitsloser betreut, sondern die Arbeitsämter gucken, dass die Arbeits- und Erwerbslosen nicht aufmucken, deswegen werden sie drangsaliert, wo es nur geht. Und Millionen Arbeitsplätze sind gar nicht vorhanden, sie werden von einem zum anderen diktiert und geschickt und werden hier geknechtet. Und dann ist es allerdickste, das sind keine staatlichen Kassen, weder ist die Arbeitslosenversicherung eine staatliche Kasse, noch die Renten, noch andere, haben die Arbeit selber bezahlt. Und der Staat okkupiert sie und tut seine Hand drauf und knechtet uns damit. Also so rum ist doch die Wirklichkeit. So, jetzt, wir sind in der Lage, mit Nanotechnologie Werkstoffe herzustellen, die wesentlich fester als Stahl sind und über 1000 Jahre halten. Klar, der Kapitalismus wendet es nicht an. Ist doch logisch, gibt keinen Maximalprofit, keinen kurzfristigen. Aber die Menschheit erkennt die Naturgesetze. Und jetzt kommen wir an einen Wendepunkt. Der ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Entweder die Menschheit wird die gesellschaftlichen Produktionsmittel auch gesellschaftlich in die Hand nehmen, oder der Imperialismus kommt schon lang in die Lage, den gesamten Planeten und die Menschheit zu vernichten. Weil die Naturgesetze, die wir erkannt haben, große Vernichtungspotenziale in sich bieten. Und der Imperialismus wird nicht zurückschrecken, auch die Menschheit zu vernichten, wenn er kurzfristigen Maximalprofit macht. Sprich, der deutsche Imperialismus ist seit Jahren dabei, den nächsten Weltkrieg vorzubereiten. Das ist eine Kampfform, die er gegen seine Konkurrenten USA oder Japan, gegenüber denen er technologisch zurückgefallen ist, die er technologisch nicht mehr einholt. Die Autoindustrie ist in Japan 10, 12 Jahre weiter wie hier. Entweder der deutsche Imperialismus kauft sich jetzt Industrieanlagen, in denen Batterien für E-Autos schon lange entwickelt wurden in Japan. Da ist die Frage, haben sie diese Milliarden überhaupt? Oder sie müssen ihren Maximalprofit anders machen, nämlich mit anderen Mitteln, nämlich kriegerischen. Und das steht doch hier vor uns. Also die Zeiten, wo man ein bisschen träumen könnte, die sind noch lang vorbei. Das ist das eine, wo ich sage, wir stehen wirklich am Wendepunkt und es ist eine ernste Situation, wer den Wettlauf gewinnt. Die Arbeiterklasse und das Volk hat die Zukunft, aber nicht unter dem Imperialismus. Und täuscht euch mal bitte nicht, ich bin viel in den Betrieben. Ein Drittel der Arbeiter sagen, so können wir nicht mehr weiterleben. Natürlich haben sie nicht das Wissen, wo der Ausweg ist. Aber die, die das Wissen haben, die müssen es ihnen doch verdammt nochmal beibringen. Wir hatten hier, ganz kurz, dann bin ich fertig. Wir hatten hier in der Nähe von Frankfurt in Usingen einen Streik von einer kleinen Firma, 150 Kolleginnen und Kollegen. Wurde die Bude dicht gemacht. So, ich war oft dort. Die haben 2014 das erste Mal überhaupt einen Mannstreik gemacht. Also keine kampferprobte Belegschaft. Was habe ich mit ihnen diskutiert und was waren mit mir dann gemeinsam diskutiert? Wem die Fabriken gehören? Darum dreht sich alles. Also wir müssen doch einen Kampf führen, dass die Fabriken in unsere Hände kommen. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten, Nachdenken, klar, altes Denken, kommen sie dann dazu, jawohl, das müssen wir tun. Das ist richtig, ein Großteil dieser Arbeiter. Dann kommt ein Polizeieinsatz zum Streikbruch. Eine Hundertschaft Polizei steht vorm Werk da mit Gefängniswagen im Allen. Das war eine bessere Demonstration dieses verfluchten Staates als 1000 Schriften. So, und in diesen Kämpfen, wenn wir dort nicht anwesend sind, wir brauchen uns nicht beschweren, dass die Arbeiter nicht weiterkommen. Und die Klasse, die objektiv die Revolutionäre ist, aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, ist nun mal die Arbeiterklasse. Da kommen wir nicht drum rum. Also, wenn wir diese Verhältnisse, die hier noch nicht mehr Reformen bringen, 1984 haben wir die 35-Stunden-Woche erkämpft. Und wie viel haben wir heute? Reformen sind vorbei. So, das heißt, jeden Schritt auszurichten an dem, wie kommen wir zum Sturz des Kapitalismus. Das ist die Hauptseite. Okay, vielen Dank. Können wir auch Fragen von euch nehmen und bitte die Fragen an alle Sprecher möglichst. Und ihr habt dann die Gelegenheit, so maximal 2 Minuten darauf zu antworten. Freddy, du hattest dich gemeldet? Ja. Ja, da ich das Thomas das jetzt angesprochen habe, das ist gar nicht dass Thomas jetzt das so angesprochen hat, die Diskussion um Erebor und so weiter und die Kontextualisierung auch dieses Themas in die aktuellen Debatten. Also du hattest jetzt schon so ein bisschen diskutiert über das Verhältnis vielleicht von Identitätspolitik im Klassenkampf oder so anderen Systemen, das ich verpassen könnte. Und also mich würde nochmal die Diskussion weitergehen um diese beiden Pole interessieren, weil das ja doch irgendwie auch sehr präsent zu sein scheint momentan in der linken Diskussion. Und jetzt gerade auch durch die Wahl von Trump in den USA ja wieder sehr virulent wurde. Und da ja auch die Entwicklung zu beobachten war, dass einerseits der Wahlsieg Trumps in der Presse und auch von linker Seite eben ganz stark daran festgemacht wurde, dass sozusagen die Arbeiterklasse zu wenig adressiert wurde und dass er dann auch eigentlich der Grund war, warum dann Erivor jetzt wieder auch so aktuell wurde, irgendwie 2016. Und andererseits aber dann die ganzen Errungenschaften der neuen Linken, die du dann aufgezählt hast, jetzt von Donald Trump sozusagen attackiert werden oder also jetzt die Gefahr gesehen wird, dass die wieder von ihm einkassiert werden. Und dann ja eigentlich schon ein Zusammenhang da ist, den man bedenken müsste. Also inwiefern ist dann nicht eigentlich auch die Verteidigung oder der wieder aktualisierte Kampf um die Arbeiterklasse oder so, steht das dann nicht im direkten Zusammenhang eigentlich dann auch von den Errungenschaften der neuen Linken? Und eine vielleicht auch etwas weiterführende Frage, die daran aber anschließt, wäre dann, wie man auch diese Themen diskutiert. Also ob man bei Iribor hat man ja auch etwas den Eindruck, dass dann der soziale Hintergrund jetzt irgendwie als Arbeiterkind eine Art Identität wird für Iribor, die in einem bestimmten Verhältnis zu seinen anderen Identitäten stehen und dann auch so ein bisschen diese Schwierigkeit da ist, also kämpft man für die eine, vernachlässigt man die andere Seite. Oder ob man das nicht eigentlich wieder diskutieren muss, wie das ja schon mal gemacht wurde in der Geschichte des Marxismus, dass man die Arbeiterklasse eigentlich als oder den Klassenkampf als ein abstrahierendes Moment betrachtet und gerade sozusagen also in der Abstraktion dieser Identitätenpolitik macht. Dazu, also ich habe gesagt, eine Frage, aber wenn du direkt dazu was hast, aber cool. Ja, ich habe ganz kurz was Ergänzendes, weil es auch genau zu dieser Frage ist. Weil Holger, du irgendwie so die Frage auch von Keynesianismus und der Inkorporation der Arbeiterklasse aufgeworfen hast. Und also an alle frage ich euch, also diese Inkorporation der Arbeiterklasse, die stattgefunden hat, wann auch immer, auf jeden Fall in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die, also die Form von Identitätspolitik oder eine gewisse Absetzung davon durch die Neue Linke, war ja eine Absetzung auch, die sich gegen diese Inkorporation der Arbeiterklasse gewendet hat. Und heute scheint es mir so, dass wir in einem Moment sind, wo auch Identitätspolitik inkorporiert wurde. Und der Wahlsieg von Trump oder auch irgendwie andere Formen, in denen es stattfindet, drückt das ja irgendwie auch aus. Also dass Identitätspolitik fest integriert ist in das politische Establishment der Parteipolitik und dort ganz gezielt Wählerschaften adressiert werden und so weiter und so fort. Also wie ist irgendwie diese Abgrenzung? Wie, ja. Dorne muss kurz auf Toilette. Ich spring kurz mal ein. Fangen wir mal von hinten an. Heinz, auf die Frage. Wenn ihr nichts zu sagen habt dazu, könnt ihr auch sagen, ich passe. Die Arbeiterklasse, im Gegensatz zur Einladungsflugschrift, existiert. Das sieht man an dem, was alles produziert wird. Also das fliegt nicht vom Himmel, sondern sie existiert. So, das ist mal das eine. Das andere, warum ist sie, wie sie ist? Die Arbeiter sind fähig, den ökonomischen Kampf alleine zu führen. Da brauchen sie niemanden dafür. Für mehr Lohn, für bessere Arbeitsbedingungen etc. Die Frage der Zukunft des Sozialismus ist eine Wissenschaft. Da muss man die Theorie betreiben und sie mit der Praxis verbinden. Das ist absolut notwendig. Und das muss der Arbeiterklasse von außen gebracht werden. Das war bei August Bebel so, das war bei Karl Marx so. Und ihr habt ja Platypus 1917, das war 1917. Wir haben 100 Jahre Oktoberrevolution genauso. Anders geht es nicht. So, jetzt hat die Arbeiterklasse keine Organisation. Jede Klasse hat eine Partei. also die Bourgeois-Parteien, haben ihre. Die Arbeiterklasse hat sie zur Stunde keine Arbeiterpartei, die stark ist. Trotzdem kommen wir doch nicht drum herum, den Kampf zu führen, uns genau zu überlegen, zum Beispiel, die Arbeitshetze steigt immens. Also die nächste Forderung ist, wir brauchen die Kontrolle im Betrieb. Über die Geschäftsbücher, wir verlangen, dass die offengelegt werden. Wir verlangen Neuanstellungen. Wir organisieren uns. Beim Streik bilden wir Streikkomitees, um die Klasse selber ein Stück zu organisieren und in diesem Kampf die Perspektive zu weisen aus dem Kapitalismus hinaus. Wenn man das nicht tut, dann werden wir im Krieg landen. Das ist vollkommen klar. So, die Arbeiter heute, die sagen, wir haben keine Wahl. Wen soll man denn wählen? Das ist ihre Haltung. Also muss doch klar sein, ihr könnt nur euch selber wählen, indem ihr den Kampf führt. Und nur wer kämpft, der hat überhaupt eine Wahl. Und die Wahl heißt, stürzt diese Regierung und Errichtung einer Arbeiterregierung. Das ist noch kein Sturz des Kapitalismus. Die dann weiterführt in den Kämpfen, dass der Kapitalismus gestürzt werden kann. Und das bedeutet so eine Kleinigkeit wie, wir müssen uns bewaffnen. Die Masse. Damit wir nicht wieder niedergemacht werden wie 1918 in der Revolution, sie verlieren. Und das Ergebnis der verlorenen Revolution war Faschismus und Krieg und Völkermord. Und heute Massenelend auf diesem verfluchten kapitalistischen Erdball. So, und darüber muss man, glaube ich, nachdenken. Und das geht aber nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern die Theorie und die Praxis müssen zusammenführen. Und Marx hat völlig recht, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu ändern. Und dazu ist die Theorie notwendig. Ja, wer hat jetzt schon alles geantwortet darauf? Nur er. Achso, okay, dann weiter. Möchte hier noch jemand darauf antworten? Frage von Freddy und von Jesche. Also, ich muss da nicht. Zumindest in Bezug auf den Keynesianismus, ich habe die Frage nicht ganz rausgehört, also weil jetzt ein Aspekt, den du angesprochen hast, nochmal. Also ich meinte, vor allem um die Inkorporation, also dass die neue Linke anscheinend eine Abgrenzung oder eine neue Politikform gesucht hat, als Antwort auf die Inkorporation der Arbeiterklasse. Und dass wir heute an dem Punkt sind, dass auch Identitätspolitik, die sich davon abgesetzt hat, auch inkorporiert ist. Und was bedeutet das quasi für auch vielleicht diesen Konflikt zwischen alter Linker und neuer Linker oder zwischen Identitätspolitik und Politik der Arbeit, also in dem Sinne. Gut, ich bin mir gar nicht so sicher, also ob die Absicht, sich davon abzusetzen, eigentlich so stark war oder ob das nicht eher eine Reaktion darauf war, dass man dort keine Resonanz mehr gefunden hat. Also wenn man sich die 68er-Bewegung anschaut, die Versuche halt da Anschluss zu finden, einen Schulterschluss herzustellen, hat ja einen Ländern unterschiedlich geklappt, in Frankreich, in Pariser Mai sicherlich anders als in Deutschland, halt so, wo man da regelrecht aufgelaufen ist, was auch mit unterschiedlichen Traditionen der Arbeiterbewegung zu tun hat und die Deutsche da sicherlich da schon einen anderen Inkorporierungsgrad hatte, auch nochmal eine andere Geschichte halt an Biografien, die verloren gegangen ist. Insofern natürlich wesentlich konservativer gerochen hat, aber die Versuche waren ja da, nicht zuletzt dann auch nochmal irgendwie Anfang der 70er mit den Versuchen, das Ruder rumzureißen und mit den vielen Leuten, die halt in die Fabriken auch gegangen sind. Die Frage ist halt, was bringen all diese Versuche, ne, wenn man halt irgendwie auch wieder den Anschluss sucht, und da sind wir vielleicht auch ein bisschen auch bei dem Scheitern der Linken und auch bei dem Verhältnis Identitätspolitik, Klassenpolitik. Ich denke, spätestens seit den Nullerjahren, seit der Agenda 2010 und dann spätestens dann mit Finanz- und Wirtschaftskrise, so hat sich eigentlich in der kompletten radikalen Linken wieder durchgesetzt, dass die soziale Frage zu stellen ist, ne, dass es auch notwendig ist, in soziale Kämpfe zu intervenieren, was ja ein Schlagwort ist, was da aufgekommen ist, oder zumindest sich dazu solidarisch zu verhalten. Aber wenn ich mir die letzten 10 Jahre unterm Strich anschaue, halte ich das für mäßig erfolgreich, wie die Linke in diese sozialen Kämpfe reingegangen ist. Also es gibt ein paar lobenswerte Beispiele, so, aber im Großen und Ganzen, wenn man das im Verhältnis setzt zu den Bemühungen, scheint mir da eine eklatante Kluft zu bestehen. Also irgendwo fehlt da ja irgendwo immer noch die Resonanz halt so, ne? Also ich meine, wenn die makropolitische Einsicht richtig ist, ne, dass die sozialen Kämpfe wieder zu führen sind, dass vielleicht irgendwie auch der Klassenkampf zu organisieren ist, was nutzt das, wenn die Mikropolitik, die Linke betreibt, halt so das permanent unterläuft, ne? Also, und ich meine, das ist ja vielleicht auch eher das, was Eribon irgendwie auch anspricht, ne, dass halt die Linke gar keine Sprache mehr spricht, die da überhaupt in der Lage wäre, irgendwie auf Resonanz zu treffen, dass die Linke halt für viele unbedarfte Leute, die sich ja jetzt auch dem Rechtspopulismus zuwenden, häufig da, wo sie treffen, und die Berührungspunkte sind ja häufig wenig im realen Leben, halt so, das als moralischer Zeigefinger erleben, als lehrmeisterhaft, tatsächlich auch als autoritär, deswegen diese völlig wahnsinnige Rede auch so, dass die Linken natürlich die neuen Nazis wären und so weiter, ne? Also das will diese Narrative hiermit nicht rechtfertigen, halt so, aber vielleicht. Also es ist ein Indiz darauf, dass es da halt eine große Diskrepanz gibt, die halt mit bestimmten Einsichten allein nicht zu überbrücken ist, denke ich. Danke. Thomas, magst du direkt? Das Moment wieder in Kooperation. Das Moment wieder in Kooperation, das scheint mir, das waren die Fragen von beiden letztlich. Ich halte das auch für ein zentrales Problem. Wir gehen jetzt so eine mittlere Abstraktionstechnik, das ja, wo wir sind. Und auf der finde ich obendrein diese Aufstufung alte Linke, neue Linke. Also was er hier vorgetragen hat, war tatsächlich zurück zur alten Linken. Wir hatten eigentlich recht und wir machen das alles neu. So, ne? In Kapitalismus, und das eine Definition von Kapitalismus wäre, die Herrschaftsordnung zu sein, die methodisch sich in der Absorption der Revolten modernisiert, gegen sie aufbricht. So könnte man Kapitalismus beschreiben. Damit ist auch klar, warum das so ein komplexes Herrschaftsverhältnis, so ein schwer zu bekämpfendes Herrschaftsverhältnis ist. Das bedeutet nämlich auch, dass tatsächlich nicht nur in seinen Anfängen, sondern permanent Kapitalismus auch selber emanzipatorische Bewegung ist in gewisser Weise. Anders würde die Absorption der Revolten nicht funktionieren. Das macht es so schwer, so unendlich schwer, diese einzigartige historische Herrschaftsordnung zu bekämpfen. Deswegen ist sie auch so erfolgreich. Und darin jetzt den Punkt, wenn wir es jetzt doch tun wollen, wieder mal tun wollen, neu tun wollen, weil die Dinge sich öffnen, Klassenpolitik, Identitätspolitik. Für mich, ich bin ganz skeptisch gegen beide Ausdrücke, weil ich glaube, das sind Ausdrücke, die schon aus der Absorption erfolgen. Also wenn ich den Aufbruch der antikapitalistischen Revolte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann ist das gut gefasst vom jungen Marx, wenn er seinen Ausgriff aufs Proletariat als mögliche Kraft definiert, philosophisch, das ist immer übersehen worden, das ist ein philosophischer Entwurf und keine empirische Beschreibung, es taucht eine Klasse auf, in der alle Klassen untergingen und die alle Klassen aufheben. Das ist eine gute Beschreibung tatsächlich auch der Logik der frühen proletarischen Revolten, ja? Und verbunden, wie Marx es selber beschreibt, mit der Politik gegen das Klasse-Sein, ja? Aufhebung der Klasse, die Klassengesellschaft zurückweisen. In dem Augenblick, wo versucht wird, die Arbeiterbewegung, und wo die Arbeiterbewegung sich selber fasst, also wir sind die, die Klassenpolitik machen, da ist die Absorption schon erfolgt. Ja? Und da geht es eben dann innerhalb der Klassengesellschaft, den Status der eigenen Klasse und so weiter zu erhöhen, ein Klasseninteresse zu unterstellen und so weiter. Das ist ein Verfall, sowohl auf der theoretischen Ebene, als auch auf der Ebene der Kämpfe, weswegen es trotzdem... Ne? Bei der Identitätspolitik würde ich dasselbe sehen. Identitätspolitik ist ein Begriff, der aufkommt und sich durchsetzt im Augenblick, da die Kämpfe ab den 50er, 60er Jahren, die sich 68 verdichten und dann die neue Linke hervorbringen, die neuen sozialen Bewegungen, in dem Moment, wo diese Kämpfe absorbiert werden, was ja von den Kämpfenden zeitgleich gar nicht vollzogen wird, und dann gewinnt dieser Ausdruck Identitätspolitik Prominenz, den ich nie verwendet habe, weil ich auch immer gedacht habe, das war doch überhaupt nicht der Punkt, um den es uns ging. Wir haben uns in fixen Identitäten vorgefunden und sind aus diesen Identitäten oder wollten aus diesen Identitäten ausbrechen. Das nenne ich doch nicht Identitätspolitik, ich bin doch nicht bekloppt. Genauso könnte ich mir denken, dass sozusagen ein proletarischer Rebell der 1850er Jahre, als er dann von der sich formierenden, verhärtenden Arbeiterbewegung aufgefordert wird, Klassenpolitik zu machen, dass der auch gesagt hat, das ist doch überhaupt nicht mein Ding, darum geht es mir doch gar nicht, ich will das doch loswerden. Warum sollte ich das denn tun? So. Und wenn ich das jetzt mal schon kurzschlussend frage, was tun sozusagen, dann würde ich, du hast so ein, das habe ich auch dann beim zweiten Teil besser verstanden, du hast so ein Gegenüber gemacht, man soll wieder dort Politik machen, wo man selbst ist, zum Beispiel auf Arbeitsplatz, andere Leute sagen gerne am Stadtteil, aber das ist dieselbe Bewegung sozusagen. Und das hast du im Gegensatz gesetzt zu so einer Politik des Bürgers, im Sinne von Politik des Situär, der sozusagen über das Allgemeine kommt. Ne? Nicht das Bourgeois. Ich glaube, in der gegenwärtigen Situation, der zentrale Punkt, der schon 68 gab, es gibt keine privilegierte, empirisch feststellbare soziale Gruppe mehr, auf die als revolutionäres Subjekt rekurriert werden könnte. Weder die Arbeiterklasse noch die Frauen, die sonst oder wen man da aufnehmen wollte. Das ist nicht der Punkt. Wenn das so ist, dann gewinnt tatsächlich etwas wie der Plausibilität, was man zu Recht Politik des Bürgers nennen kann, was es die Politik nach der Französischen Revolution war. Man konstituiert sich als Citoyen und stellt die Frage nach der Welt, die für alle eine gute Welt wäre. Ich glaube, dass wir uns das für unsere Bedürfnisse, für unsere gegenwärtigen Situationen neu durchdenken müssen, weil es, glaube ich, richtig ist. Weil es nämlich die Zersplitterung auf jeder verfechte sein Anliegen und am besten im blutigen Niedermetzen des Nachbarn aufheben kann. Ja? Gleichzeitig glaube ich, da es ja tatsächlich bourgeoise Politik im Beginn war, dass wir es kombinieren müssen mit sozusagen einerseits so einer Art tatsächlich Politik der Bürgerin im emphatischen Sinn des Wortes und das kombinieren müssen mit Politiken des ausbrechenden Anderswerdens, die tausend Orte haben. Das, was dann als Identitätspolitik und als Klassenpolitik missverstanden worden ist, später, absorbiert worden ist. Diese beiden Sachen zusammenzubringen, also Revolten, ausbrechenden Anderswerdens an jedem Ort, im Nichtzubeherrschen der Vielstimmigkeit und so weiter auf der einen Seite und deren Verhältnis zu sowas wie einer Politik des Bürgers, einer Politik des Allgemeinen, die zum Beispiel sagen müssen, die soziale Frage kann überhaupt nur noch gestellt werden, wenn wir sie hier stellen wollen. Im Horizont der ökologischen Krise und im Ausgriff auf globale Gerechtigkeit. Das heißt, sie stellt sich nicht am Arbeitsplatz primär und auch nicht am Stadtteil primär. Das ist mein Einspruch gegen diese Tendenzen. Sondern sie stellt sich in dieser Weite. Andernfalls ist es nochmal mehr eine bornierte Gruppenpolitik. So, die zwei Sachen zusammenzubringen, ist die Spur, der ich nachgehe. Wie kann man das tun? Das bedeutet, dass man definitiv nicht mehr Politik in so einem homogenen Stil machen kann. Die eigene Politik wird eine gebrochene Politik sein müssen, weil sie einerseits sozusagen Momente der Revolte artikuliert und dessen, was ich anders, ausbrechendes Anderswerden nenne, und andererseits sozusagen Berufung auf ein Allgemeines, das tatsächlich für alle und eine jede wäre. Das zusammen kann man nur gebrochen zusammenbringen. Das tut mir leid wegen der Abstraktion, aber ich glaube sozusagen, das zu konkretisieren, glaube ich, bringt uns weiter. Ich will noch mal was anderes ansprechen. Also dieses Identitätspolitik und Trump. Ne? Was mir daran auffällt, naja, wie werden die Leute angesprochen? Ne? Also einer, der sich hinstellt und sagt, America first, ist mal wieder fällig. Ja, der spricht die Leute in der Identität an, aber welche ist denn das eigentlich? Es ist nicht die Identität, da ist auch irgendwo eine ausgebeutete Klasse, sondern das ist die Identität der Nation. Ne? Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Zurechtkommen, dann versteht das doch mal bitte als einen Fall von Amerika, also insgesamt, ne, von oben bis unten. Amerika überhaupt ist beschädigt, ist zu kurz gekommen, ist falsch regiert worden. Also eingeladen sind die Leute dazu, ihre Probleme einfach mal zu identifizieren mit denen des Staates. Ist das, was ihr da auszuhalten habt, ist das nicht ein Fall von der Staat kommt zu kurz? Und was mir daran auffällt, ist vor allen Dingen erstmal, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das sollte man sich einfach nicht einleuchten lassen. Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man diese Identifizierung mitmacht. Das, was die Leute wir leben in Detroit und haben keinen Job mehr, weil die Autoindustrie baden gegangen ist und solche Späße. Was die damit für Probleme haben, das ist wirklich was anderes als die Probleme des Staates, die der damit hat. Ist auch was ganz anderes als die Probleme des Kapitals und was die vielleicht damit hat oder auch nicht. das, was die Leute tatsächlich von ihrem Staat zugestanden kriegen, es ist doch gar nichts anderes als das Recht dazu, sich den Berechnungen der Unternehmen, die sie beschäftigen oder auch nicht, auszuliefern. Dazu haben sie ein Recht. Und die Probleme, die sie damit haben, die sollte man wirklich nicht verwechseln mit den Problemen, die der Staat hat. Hat Amerika genug auf sich geguckt? Nein, das ist wirklich was anderes als die Frage, habe ich eigentlich ein Auskommen und bekommt mir das gut? Gut. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, Jan? Gibt es ein Mikro? Oder? Ja, einfach klar. Es wäre jetzt mehrfach die Frage aufgeworfen worden und auch bezweifelt worden, inwiefern einzelne besondere Interessen zum Allgemeinen vermittelt werden können und auf das Interesse am Sozialismus verweisen können. Meine Frage an das gesamte Podium wäre, von welchem Standpunkt gewissermaßen aus das geschehen könnte. Weil hier mehrfach bezweifelt wurde von Jonas, dass es überhaupt geht. Also du meintest, dass irgendwie so unmittelbare Interessen wie der Lohnkampf nichts zu tun haben mit Sozialismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann wurde gesagt, dass das eben noch nicht ausreicht oder halt sowohl die unmittelbaren Klasseninteressen wie auch die unmittelbaren Interessen von Identität da nicht hinführen. Nun ist irgendwie so die klassisch-marxistische Behauptung gewissermaßen, dass der Standpunkt der Arbeiterklasse darauf auf den Machtkampf verweist im Staat. Also insofern wäre meine Frage, kann man von identitären Interessen, also sowohl Arbeiter als auch Geschlechter, Rassen, was auch immer, zur Machtfrage kommen? Oder wie wirft sich diese Frage auf? Gerade im Hinblick darauf, dass sowohl von Heinz als auch von Thomas ja fast schon ein apokalyptisches Szenario ausgemalt wurde. Ja. Oder möchtest du, Jan, nochmal das vielleicht etwas genauer ausführen? Naja, ich... Mir ist einfach aufgefallen, ja, erstmal, das ist was anderes. Ja. Wenn ich fordere, ich will 10% mehr Lohn oder 5% oder auch 20%, ja. Na klar, das ist was anderes als die Frage... ist Lohnarbeit eigentlich eine vernünftige Sache? Das ist ja wohl klar. Könntest du trotzdem irgendwas machen? Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Das ist ja auch irgendwie banal. Ja. Also klar, das eine ist eine Lohnforderung und das andere ist die Forderung, überhaupt einen Lohn zu kriegen. Ist das eigentlich was Gutes? Will ich das? So. Was mir einfach aufgefallen ist bei manchen Beiträgen und wo ich gedacht habe, das finde ich unvernünftig. Das ist so diese Kombination aus, naja, na klar, das ist natürlich noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus. Ja, ist ja gar nicht so, als wäre das, das wird das keiner merken. Ne? Klar, jetzt hat man halt weniger Arbeitszeit gefordert oder man hat mehr Lohn gefordert. Aber kann man das nicht nehmen, wie das ist der erste Schritt zu? Und das finde ich komisch, weil was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Forderung, also einer revolutionären Forderung von 5% und einer normalen Forderung von 5%? Was ist denn da der Unterschied? Ich kann ihn jedenfalls nicht sehen. Ich kann der Sache erstmal entnehmen, der Forderung kann ich entnehmen, wozu sie passt. Ja, ich kann feststellen, okay, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo die Leute eine Einkommensquelle haben, wo ständig die Frage auf dem Tisch ist, kann man von der eigentlich vernünftig leben? Und die ist ja ständig auf dem Tisch. Davon ist sowas wie, ihr macht eine Gewerkschaft auf und es gibt ja auch schon Gewerkschaften. Davon ist das ein Zeugnis. Dass es das überhaupt gibt, eine Organisation für eine arbeitende Klasse, die sich irgendwie darum kümmert, ob jetzt besonders erfolgreich oder nicht, mal wurscht. Aber die sich irgendwie darum kümmert, dass das mit dem Lohn erträglich ist. Okay, das ist ein Zeugnis davon, dass an dieser Einkommensquelle offenbar was krumm ist. umgekehrt dann denke ich aber auch, ja, dann gehört die Forderung 5% oder 10% oder was auch immer, die gehört einfach dazu. Die gehört zu dieser Einkommensquelle. Das ist überhaupt kein Fall von, da hat mal einer einen kritischen Gedanken eingesehen und hat daraus geschlossen, das ist unvernünftig und dann ist er auf 5% gekommen. Das ist doch umgekehrt. Dass man mit einer Einkommensquelle, die halt bei denen, die sie bezahlen, immer als Kost figuriert, ja, die deswegen ewig klein zu halten ist und damit hat man sich rumzuschlagen, dass das so ist, ja, dazu gehört, dass auf der anderen Seite Leute davon leben, die sich in irgendeiner Weise darum bemühen, dass das nicht so arg ausfällt. Das gehört halt zusammen. Wenn man das so behandelt wie, da muss man sich immer dabei daran erinnern, dass das aber revolutionär gemeint ist, dann denke ich, dann kann man das der Sache, die man fordert, einfach nicht entnehmen, sondern dann ist das immer die Einbildung, die man dabei pflegt. Aber das ist doch gar nicht die Wahrheit. Daran habe ich gedacht. Ja. Oder? Ja, das war jetzt so ein prinzipiell antireformistisches Denken, dem ich will ich in keinen Schubladen stellen. Ich sage das jetzt nicht. Das ist auch so ein Fall von, da muss ich noch dazu sagen müssen. Ja, genau. Nehme die Machtfrage extrem ernst. Oh ja, ich nehme die Machtfrage extrem ernst. Und zwar, weil ich die Einschätzung habe, dass wir in eine offene Situation reinstehen und man tatsächlich, man kann sich nicht einfach so entschließen, ich stelle jetzt mal die Macht drauf. Ja? Es gab 40 Jahre meines politischen Lebens, da wäre das ein sinnloser Akt gewesen. Ja? Ich habe das Gefühl, die Situation ändert sich und sowas wie eine Machtfrage zu stellen und sich zu überlegen, was heißt die Machtfrage zu stellen, ist eine wirklich ernste Sache. Weil man sie stellen, gegebenenfalls beantworten kann oder unterliegen kann in der Beantwortung. Und dann hat man richtig rigoros und hart verloren. Insofern ist es für mich eine ganz ernste Angelegenheit, die Machtfrage zu stellen und eine aktuelle Angelegenheit, die Machtfrage zu stellen. Und da ist natürlich die Frage von dieses ewige Spiel, ist man für Reformen und so weiter. Ich denke, Reformen waren historisch extrem wichtig und können es auch sein, insbesondere wenn man eine Machtfrage stellen will. Ich habe mich immer deswegen prinzipiell nicht für einen Reformisten gehalten, weil ich nie der Meinung war, man könnte das Kapitalverhältnis reformieren, sodass man nachher etwas anderes ist. Das ist meines Erachtens das, was ich als Reformismus falsch halte. Aber Reformen, und jetzt die Frage mit dem, ich schließe jetzt anders an das, was ich vorher gesagt habe, diese eine Dimension kann man sowas wie so eine Politik des Bürgers in diesem eminenten Sinn oder der Bürgerin im eminenten Sinn des Wortes machen. Ich denke ja, weil Forderungen im Raum sind, im politischen Raum sind, die tatsächlich das Potenzial haben. Das ist das Potenzial, uns bei der Machtfrage zu helfen. Das sind, ich hatte das schon gesagt, weil Thema hier Politik der Arbeit war, ich finde eher Forderungen, die ja seit, nicht zufällig seit Jahrzehnten bedingungsloses Grundeinkommen, in ihrer Kombination mit einer sozialen Infrastruktur, die jeder und jedem den freien Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum ermöglicht. Ich glaube, dass das Forderungen sind, wenn man für die Mehrheiten artikulieren kann, dass sie tatsächlich erlauben, die Machtfrage zu stellen, die dann durch Reformen irgendwann letztlich nicht mehr, wenn es dann kommt. Der entscheidende Punkt dabei ist, wieder im Bruch zur alten Linken oder zum Sozialismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Rede von demokratischem Sozialismus oder wie immer auch, ist für mich deswegen unumgänglich, weil wir niemals mehr eine putschistische Vorstellung haben dürfen. Da aber niemals die Situation gegeben war, dass die sozusagen 90% der Menschheit, die aber hinter uns und wir und so weiter, sind alle sozialistischen Machtergreifungen im Wesentlichen Putsche gewesen. Darin schließe ich solche reformistischen Elemente ein, wie beispielsweise das Allende, also Chile 1973, tatsächlich gestützt auf 38% der Bevölkerung. Dass das sozusagen den Kampf befördert hat, einen Kampf, in dem die Rechte gesiegt hat, ist in dem Missverhältnis gestützt auf 38% der Zustimmung, so weit gehen zu wollen, wie die Allende-Regierung das machen wollte. Also ist die Frage, die Machtfrage wirklich verbunden mit der Frage, wie kann man in einer demokratischen Prozedur Mehrheiten artikulieren. Und ich glaube, dass das über bestimmte, über diese Forderungen, die ich genannt habe, also zum Beispiel über bedingungsloses Grundeinkommen, soziale Infrastruktur, aber auch die Frage Recht auf Freizügigkeit. Wie beantwortet man die Migrationsbewegungen, die nicht abreißen werden? Und auch das halte ich für mehrheitsfähige Fragen, so wie ich für die Frage soziale Infrastruktur für mehrheitsfähig halte und so weiter und so weiter. Und deswegen denke ich, dass wir gut beraten sind, zu überlegen, und da gleichzeitig glaube ich, dass das auf gar keinen Fall Lohnerhöhungsforderungen sein werden, weil die kein emanzipatorisches Potenzial mehr haben unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen. Gibt es Forderungen, die in einer demokratischen Prozedur mehrheitsfähig sind und die Machtverhältnisse so transformieren können, dass Gesetz die Einleitung dieser Forderungen, man beginnt die Umsetzung dieser Forderungen einzuleiten, das Terrain der Kämpfe sich prinzipiell ändert und Durchbrüche denkbar sind, die jetzt nicht durchbrüchig sind. Das ist nämlich das, was du so ein bisschen abschätzig gesagt hast. Da stellen Leute Forderungen, die sie eigentlich gar nicht eigentlich meinen, und dann wundern sie sich, wenn es dann nicht klappt. Das war ein bisschen so, das ist so die Position der kritischen Linken, die für die Kritik der zentrale Punkt ist, ist dann immer der Nachweis, dass da Leute doch offensichtlich logische Fehler machen und so weiter. Der Punkt bei sowas, bei Forderungen, die ich gar nicht eigentlich meine, ist, dass ich der Meinung bin, eine Forderung ist tatsächlich möglich, in der demokratischen Prozedur eine Mehrheit zu organisieren, sodass die Umsetzung dieser Forderung das Terrain der Kämpfe entscheidend verschiebt und sozusagen die Kämpfe selber Formen einnehmen können, die sie heute gar nicht einnehmen. Ich meine nicht, dass ich dann eine Forderung nachlege. Schau dich mal bei der AfD um. Was denn? Was denn? Das sagt doch nicht. Naja, ich brauche keinen, wenn ich was sagen darf, brauche ich keinen Mikro. Ich bin ein bisschen irritiert darüber, was du präsentierst. Mhm. Weil, was soll denn das eigentlich, du hast gesagt, du stellst dir die Frage, wie man Mehrheitspositionen artikulieren kann. Was soll denn das eigentlich heißen? Was soll denn das sein? Also Mehrheitspositionen artikulieren, das heißt irgendwie, man hat eine Mehrheit für irgendeine Sache, für die man unterwegs ist, oder? Nee. Okay, aber das ist... Oder du sagst dann noch an einem anderen Punkt, du sagst, Macht, du willst die Machtfrage stellen. Was heißt denn das? Mach mal. Jetzt sitzen wir hier, du kannst jede Frage stellen, die du willst. Jetzt stell mal die Machtfrage. Was soll denn das heißen? Darf ich? Ja. Ich glaube, dass man nicht einfach so sich hin, das hatte ich ja ausdrücklich gesagt, sich hinsetzen kann und sagen kann, ich stelle jetzt mal die Machtfrage. Es ist eben, sondern ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen in gewisser Weise sich die Machtfrage stellt, weil die bestehenden Verhältnisse extrem instabil geworden sind. So wie sie beschaffen sind, nicht mehr, vermutlich nicht mehr zu halten sein werden. Und es deswegen von den verschiedensten Seiten Versuche gibt, diese Verhältnisse sozusagen, Verwerfung dieser Verhältnisse zu intensivieren. Entweder um zu einer neuen Herrschaftsordnung zu gelangen, und ich denke, dass man vieles von dem, was in herrschenden Politiken im Moment gemacht wird und ausprobiert sind, Versuche sind, die Machtfrage, die nämlich im Raum steht, von rechts zu beantworten. Also es gibt meines Erachtens eine Vielzahl von strukturell gleicher Versuche, die darin besteht, kapitalistische Gesellschaftsordnung, formelle Demokratie und autoritäre Herrschaft zu verbinden in einer Art und Weise, wie es das eigentlich nicht, das nicht gegeben hat, seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Da ist Trump ein Modell, da ist Erdogan ein Modell, da ist Putin ein Modell, da ist Orban ein Modell, da war aber auch Schröder schon ein Modell, das ist eine Suchbewegung, die ist schon älter. Das heißt, die Machtfrage ist gestellt und es gibt Leute, es gibt Strategien, ich meine nicht Verschwörungssubjektiv, es gibt Strategien, es formieren sich Strategien, eine Antwort auf die zu geben. Die gegenwärtige Situation schließt meines Erachtens ebenfalls ein, dass es Gegenkräfte gibt. Ich gehe davon aus, dass diese Gegenkräfte hybrid bleiben werden, dass sie sich nicht zu einem gemeinsamen Subjekt verbinden werden. Dass es aber Verbindungen von vielen sein müssen, damit die Machtfrage in der demokratischen Form gestellt und beantwortet werden kann. Und mit Machtfragen artikulieren, das tut mir jetzt, das ist mein Fehler. Ich habe einen sehr besonderen Gebrauch dieses Wortes artikulieren. Ich gehe fast auf das Gliedern, was das eigentlich heißt. Ich glaube nicht, das, was du unterstellt hast, zu Recht, aber da gäbe es eine Mehrheit, die müsste nur, der müsste nur Ausdruck verschaffen werden. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es gibt unsere in sich extrem heterogene Gesellschaft ist von einer Vielzahl von Tendenzen durchzogen, die in emanzipatorischer Richtung in der gegenwärtigen Krise sich bewegen und die in der demokratischen Art und Weise zusammengeführt werden. In der bestimmten Form der konkreten politischen Praxis und ihrer Veröffentlichung heißt das die Notwendigkeit, gemeinsame Forderungen finden zu müssen. Ja, und das war das, dem ich auf der Spur war. Das hat nichts mit AfD, im Sinne von AfD, und ich artikuliere jetzt mal, was wir Leute eigentlich denken, und das folgt, und so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Sondern die Machtfrage von links stellen angesichts des Umstandes, dass die linken Tendenzen hybrid sind, plural sind, das auch bleiben werden, setzt die Notwendigkeit der Herausbildung eines gemeinsamen Programms raus, für das es meines Erachtens Fragmente schon im Raum sind. Lass mal was dazu sagen. Ja. Ich habe auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, und zwar, wenn ich das denke, eine Mehrheit organisieren, ja, also das hast du ja jetzt so Formulierungen finden und so, dieses, also wenn ein demokratischer Politiker davon redet, dass er sagt, er organisiert jetzt eine Mehrheit, dann kann ich damit was anfangen. Wenn der sich hinstellt und den Leuten erklärt, warum er die Sache viel besser macht und sie bei ihm gut aufgehoben sind, ja, der wird sich schon irgendwie darauf verlassen, dass das, was er jetzt besser machen will, das Regierungsamt, für das er sich bewirbt und für das man ihn wählen soll, der wird sich darauf verlassen, dass die Leute wirklich meinen, das muss man gut machen. Der wird sich darauf verlassen, dass das zieht, wenn man sich inszeniert als einer, der das besser macht als der andere. Der verlässt sich darauf, dass die Leute das Gleichheitszeichen machen. Wenn das ordentlich gemacht wird, dann ist das auch für mich gut. So, da verstehe ich das. Wenn Linke, ja, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir brauchen mal eine Mehrheit, und da bin ich dafür, ja, die brauche ich auch, aber die kann ich doch nicht organisieren. Das ist doch nicht so, dass ich eine Formulierung finden kann und dann kann der Mensch, der eben noch die Merkel gewählt hat, weil er gemeint hat, den Bundeskanzlerposten, den muss der fähigste Politiker machen. Da soll ich jetzt eine Formulierung finden, wo der sich einverstanden, wo der sich abgedeckt fühlt. Also da kann ich wirklich verstehen, da hat es die AfD viel leichter. Das geht nicht. Man kann nicht als Mensch, der eine, wie auch immer geartete, ja, wir haben ja hier Differenzen, aber irgendwie eine Meinung vertritt, die Verhältnisse und wie sie gemeinhin genommen werden, irgendwie ablehnt. Wenn man so ein Mensch ist, dann ist Mehrheitengewinn wirklich keine Frage von, ich organisiere das jetzt mit der richtigen Strategie oder mit der richtigen Formulierung, sondern dann kommt man einfach nicht drum herum, sich einzugestehen, dass man mit der scheiß Meinung ganz alleine steht, und da muss man sich halt mit der beschäftigen, die einem gegenübersteht. Da kommt man nicht mit der richtigen Strategie dran vorbei. Also, es gibt auf der einen Seite ökonomische Kämpfe wie Lohnkämpfe. Die sind noch keine politischen. Wenn in einer Fabrik Arbeiter gegen ihren Kapitalisten kämpfen, ist noch kein politischer Kampf, sondern ein politischer ist ja die gesamte eine Klasse gegen die andere, wo der Staat hinzugezogen wird. So, wenn Lohnkämpfe wir erleben würden, zum Beispiel in den großen Automonopolen, die jetzt den Konkurrenzkampf hauptsächlich mit Hungerlöhnen und Zwangsarbeit führen. Wenn jetzt Lohnkämpfe kämen bei VW, 20-30% mehr Lohnerhöhung, dann hätten wir sofort die Polizei am Werkstor. Und damit reagiert der Staat und es wird ein politischer Kampf. Die Trennung von reinen Lohnkämpfen, die wir vielleicht aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert noch kennen, und dem politischen Kampf, die kann man immer weniger machen. Zum Beispiel Polizeieinsatz. Oder nehmen wir etwas an, die Frage der Leiharbeit. Frage der Leiharbeit, meint man, ist eine rein ökonomische Angelegenheit. Nee, ist es in nichts. Es ist keine Lohnfrage alleine. Es ist auch keine Frage alleine, dass der Leiharbeiter Zwangsarbeiter ist, der seinen Ausbeuter nicht mehr frei wählen kann. Sondern die Leiharbeit wurde erstens staatlich zwangsmäßig eingeführt durch die Hartz-Gesetze der Schröder-Regierung. In großem Ausmaß. Bis 1967 war die Leiharbeit verboten in diesem Land aufgrund der Erfahrung des Faschismus. So, jetzt die Leiharbeit wegzukriegen. In Bremen haben Daimler-Arbeiter 8-mal gegen Leiharbeit und Werkverträge gestreikt. Das konnten sie alleine nicht wegkriegen, weil der Rest der Klasse nicht mitgekämpft hat. Und die Gewerkschaften diesen Kampf unterdrückt haben und weiterhin ungeheuer unterdrücken. Sondern die Leiharbeit ist eine Machtfrage. Der VW-Kapital und die Autoindustrie haben 50% aller Beschäftigten mittlerweile auf Zwangsarbeit gesetzt. Das sind Leiharbeiter, es sind Werkverträgler, die noch mehr erniedrigt werden. Und wenn sie VW einfach sagen würde, naja, dann hören wir mal mit der Leiharbeit auf, dann wären sie in der Konkurrenz platt. Das ist eine Existenzfrage geworden. So, Verbot der Leiharbeit fordern wir, ja. Geht aber nicht, indem 2 oder 3 Betriebe das durchsetzen. Das ist vollkommen unmöglich. Sondern es braucht ein Gesetz, Abschaffung und Verbot der Leiharbeit. Und dazu braucht es Machtmittel. Ein Papierchen. Wir sind gegen die Leiharbeit, ganz nett, die nutzen Scheißdreck. Sondern dazu ist notwendig das Machtmittel einer Arbeiterregierung. Und dazu sind Kämpfe notwendig, die wir führen müssen. Das ist absolute Gesetzmäßigkeit, da kommen wir nicht drum rum. Das heißt, die scheinbare Lohnfrage Leiharbeit ist eine hochpolitische. Nämlich eine Frage des Staates, der Kämpfe und wer erkämpft sich die Macht im Staat. Eine Arbeiterregierung, die diese Regierung, die Ermächtigungsregierung stürzt, die kann ein Dekret erlassen, ein Gesetz, die Leiharbeit wird sofort verboten, selbst im Kapitalismus. Nur, ohne diesen Kampf zu führen, und so ehrlich muss man zu sich selber sein, werden wir diese verfluchte Leiharbeit nicht abschaffen. Und jede Reform ist nicht, dass man einfach sagt, wir führen jetzt einen reformistischen Kampf, das ist Blödsinn, sondern jede Reform ist ein Abfallprodukt, eine wirkliche Reform, ein Abfallprodukt entweder von Revolutionen oder einem revolutionären Kampf. Es gibt diese Trennung nicht, jetzt machen wir mal ein reformistisches Aktionchen oder sowas. Das ist Sozialdemokratie. Sondern wo kommt der 8-Stunden-Tag her? Das ist eine Revolution 1918. Damit wurden die Arbeiter abgespeist. Aber nicht, weil man nur einen 8-Stunden-Tag gefordert hat, sondern die Forderung war Sozialismus. Nur wie man ihn erreicht, das wussten sie nicht bei uns im Land. In Russland wussten sie schon. So, das ist der Zusammenhang von ökonomischem Kampf, der immer weniger als ökonomischer geführt werden kann im Endstadium des Imperialismus. Und immer mehr zu einem politischen wird. Wenn wir natürlich von der IG Metall mit Warnstreiks rausgehen, einen Operettenvorhang aufmachen, 1 Stunde Warnstreik wieder rein und das wird auch noch... Naja, am besten noch selber bezahlt, das meine ich jetzt wirklich nicht mit ökonomischem Kampf, ja? Diese Showveranstaltungen, sondern ein echter, der geführt wird. Also, so ist der Zusammenhang ökonomischer und politischer Kampf überhaupt nur machbar und selbst der ökonomische wird immer mehr politisch. Nicht, wenn in einem Betrieb jetzt, was weiß ich, einer drum das Teewasser kämpft, dass bestimmte Fabrik, dass bestimmte Anlagen besser funktionieren oder sonst was, sondern was die Gesamtklasse betrifft. Und noch eins, man sieht, habt ihr öfter heute Abend gehört, man sieht ja gar nicht, dass irgendwie eine Bewegung in Anmarsch mehr oder sonst was. Ich habe mich mit denen unterhalten, die 1967, 68 auf der Straße waren. Und das war eine höchst kämpferische Studentenbewegung, die den Arbeitern geholfen hat, bis dahin, dass sie ihnen den Arsch getreten haben. Und zwar gewaltig. Viel weiter konnten sie aber dann objektiv nicht kommen, wenn die Arbeiterbewegung nicht mitzieht. So, die haben gesagt, 1962, da waren wir im SDS, da tümpelte alles vor sich hin. Der Vorsitzende des Münchner SDS hat gesagt, naja, wir waren zu 10 und haben uns ein Jahr zu 10 getroffen und nächstes Jahr waren wir wieder zu 10 und hätten nie gedacht, was dann 66, 67 auf einmal kommt. Also, es ist nicht immer so, dass sich alles so langsam, schleichend ankündigt und irgendwann wird, sondern muss auch gucken, was unter der Decke brodelt und wie schnell Vulkanausbrüche dann kommen können. Das nennt man das ein qualitativer Sprung nachher. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, ein Drittel der Arbeiter, da können wir nicht mehr weiterleben. Nur wie sie weiterleben wollen, das wissen sie nicht. Und der Punkt ist, das wurde hier vorne angesprochen, wenn wir dort nicht eingreifen, dann kann es nach rechts losgehen. Und ein Teil der Arbeiter kreuzt AfD an, ja? Und da haben wir eine Verantwortung dazu. Und es geht nur im Kampf, sie davon wegzubringen. Und nicht mit guten Blättchen oder sowas. Vielen Dank. Ja, es ging um die Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Ja, ich würde es gerne mal versuchen, doch mal plastisch wieder an der Universität zu machen. Ich bin ja auch Mitglied in der Universitätsgewerkschaft, also macht das dann hoffentlich auch Sinn. Und das vermittelt dann natürlich auch nochmal mit der Frage, die ja auch schon öfters aufgekommen ist, nochmal das Enge, das Weite. Geht es hier eigentlich um eine Partikularinteressenpolitik, ne? Oder ist das doch viel mehr im Weiten anzugehen? Ich denke, man kann es vielleicht auch ganz gut irgendwie nachvollziehen an der Programmatik, so die wir als Organisation vertreten, die halt exakt genau da an den Stellen halt versucht auch zu vermitteln. Also wir nehmen eine Analyse vor, auch der Hochschule, welche gesellschaftliche Funktion sie erfüllt. Wir sind uns darüber bewusst, welche Rolle sie auch im Neoliberalismus spielt, wie sie teilweise Produkt von ihnen ist, teilweise zu seiner Reproduktion auch beitragt. Und das hat natürlich auch materielle Grundierungen in der Arbeitsorganisation der Universität. Wenn beispielsweise alles über die wenn mittlerweile viel über die das Reinholen von Drittmitteln läuft, dann verstärkt das natürlich die Tendenz, konform mit dem Zeitgeist zu sein, halt so, weil man ja natürlich keine Arbeit investieren möchte, wo der Antrag dann keine Chance hat. Halt. Wenn man generell in einer Konkurrenzsituation gesetzt ist mit ständigen Befristungen, wo man den Arbeitsplatz wechseln will, dann lehnt man sich halt auch nicht aus dem Fenster. Das unterminiert auch gleichzeitig natürlich die Organisationsmacht, die, wenn man schon wenig Produktionsmacht an der Universität hat, halt so, dann wird halt gerade auch durch diese ständigen Befristungen die Konkurrenz auch nochmal die Organisationsmacht unterminiert, weil man ja, in dieser Konkurrenz jetzt nicht der sein möchte, der sich so weit aus dem Fenster lehnt, dass vielleicht seine Stelle auch in Gefahr kommt, weil man dann nicht verlängert wird. Also sprich, gerade da würden dann auch ganz, ganz konkrete Forderungen, die natürlich keine revolutionären sind, aber halt transformatorisch sein können, halt ansetzen müssen und nicht an der Lohnfrage. Sie müssten Forderungen sein, die ganz gezielt, strategisch in die Arbeitsorganisation eingreifen und dadurch halt die Handlungsmöglichkeiten erweitern, weil sie uns eine größere Organisationsmacht hier vor Ort geben, weil sie den Zwang der ideologischen Reproduktion und wie die Universität dann auch nach außen wirkt, mindern. Und da kommen natürlich auch dann die Frage natürlich auf, dass das, also da kommt der Aspekt dann auf, dass es hier natürlich dann nicht mehr um Partikularinteresse geht, dass so eine Politik auch nur funktionieren kann, wenn man die entsprechenden gesellschaftlichen Bündnisse sucht. Wobei ich aber auch immer mal sagen muss, dass die Universität, die steht ja jetzt nicht einfach irgendwie so im Raum einfach nur, die ist ja vielfach verwoben, halt so Studierende müssen sich gleichzeitig häufig auf dem Arbeitsmarkt rumschlagen, die sind auch teilweise von Wohnungsnot speziell hier in Frankfurt betroffen. Wir haben hier ausgegliederte Dienstleistungen an der Universität, wo wir es mit Leiharbeit zu tun haben, und ich kann jetzt auf diese ganz große Frage, die hier aufgemacht wurde, meines Erachtens, auch wenn sie damit zusammenhängt, ein bisschen deplatziert war, weil sie einfach nochmal auf eine ganz andere Problematik verweist, wie man jetzt den Aufstieg der Rechtspopulisten aufhält, wie man jetzt wieder an die Arbeiterklasse rankommt, das kann ich nicht beantworten, aber ich persönlich habe zumindest immer irgendwie das Gefühl, dass wir davon alles nicht reden können. Wir brauchen halt so, wenn wir es noch nicht mal schaffen, die Schulterschlüsse zwischen den verschiedenen Gruppen hier in unseren eigenen Einrichtungen hinzubekommen, halt so, wenn wir da noch nicht mal irgendwie diese sozialen Bündnisse halt so direkt in dem Kosmos, wo wir sind, auf die Beine stellen, wenn wir hier noch nicht mal irgendwie Forderungen durchsetzen, die uns das alles irgendwie ein bisschen einfacher machen, halt so, dann brauchen wir von diesen großen sozialen Bündnissen und auch von Revolution und so weiter gar nicht zu reden, halt so. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo die Linke sich halt auch immer wieder unglaubwürdig macht, halt so gegen Leute, die sich noch ein bisschen unbedarft dazu verhalten, halt so politisch eher diffus sind und halt häufig diesen Anspruch, den die Linke halt vor sich herträgt als revolutionäre Kraft, mit dem, was sie da eigentlich auf die Kette kriegt, halt nicht irgendwie nicht in Einklang irgendwie kriegt. Also, ne? Und ich denke, Glaubwürdigkeit ist tatsächlich, es soll jetzt nicht esoterisch klingen, ist tatsächlich ein sehr großes Problem, insbesondere der radikalen Linken. Und ja, ich weiß nicht. Insgesamt habe ich aber, ist es vielleicht auch durchgeklungen, einen recht pessimistischen Blick. Ich denke, wenn ich davon rede, dass wir transformatorische Forderungen stellen und durchsetzen müssen, die uns hier in eine andere Ausgangslage bringen, dann mache ich das gerade auch mit Blick auf anstehende Verteidigungskämpfe, weil mir ist schon klar, dass Systeme, Gesellschaften, wenn sie instabil werden, wenn sogar multiple Krisen auftreten, dass das natürlich Momente des Aufbruchs schafft und Dynamiken erzeugt, die Bewegungen beiderseits polarisiert in Bewegung setzen, aber insgesamt denke ich, dass eine Rechte mit einem autoritären Ansatz halt, die relativ klar weiß, wie sie sich organisiert, weil so ein Führerprinzip beispielsweise jetzt nicht so komplex zu durchschauen oder auch zumindest wenn der Wille da ist, halt irgendwie auch nicht so schwer durchzusetzen ist. Da hat die Linke als eine Bewegung, die sich ja eigentlich permanent in der Selbstfindung befindet, mit informellen Strukturen häufig arbeitet, sich eigentlich überhaupt erstmal irgendwo in der Form dann meistens in solchen Momenten des Aufbrüchen irgendwie erstmal instituieren muss, häufig einfach das Nachsehen und deswegen habe ich da generell eine sehr pessimistische Sicht und denke, dass es darum geht, sich in den Institutionen, wo die Linke vielleicht halt Mehrheiten haben kann, halt so ohne sich auch den Rechtspopulisten anzubiedern, sich da bestmöglich auch irgendwie aufzustellen für kommende Verteidigungskämpfe. Gerade die Rechtspopulisten, so stärker die werden die Wissenschaften angreifen, insbesondere die Sozialwissenschaften und ja, dafür muss man sich packen. Ne? Vielen Dank. Gibt es da noch weitere Fragen? Ja, Freddy? Ja, für mich stellt sich bei euch allen so ein bisschen die Frage nach dem Subjekt oder nach dem Adressat so, weil irgendwie habt ihr da, glaube ich, alle sehr unterschiedliche Ansichten und Meinungen dazu so. Aber ich glaube, das hängt dann auch ganz entscheidend damit zusammen, wen organisiert man denn wie für was? Und damit dann auch verknüpft das, was vorhin als Machtfrage genannt wurde. Weil, irgendwie, so wie ich dich verstanden habe, ist es die Arbeiterklasse und die muss nur organisiert werden und die muss halt mitziehen. So. Bei dir kann ich es nicht genau sagen. Du sagst, ja, irgendwie Lohnfragen haben überhaupt nichts damit zu tun, was jetzt irgendwie emanzipatorisch oder revolutionär wäre, sondern es muss eine systematische Analyse geben, wo ich mich dann auch frage, welche Adressaten mit wem analysieren und wie und für was. Und du sagst, es muss halt irgendwie eine demokratische Mehrheit irgendwie erzeugt werden. Und irgendwie ist doch die Frage für mich so, wo ist das Subjekt, wer soll denn jetzt diese Umwälzung bringen? So? Und wie soll das, wie ist das für euch? So, das hätte ich gerne nochmal ein bisschen konkreter von dir. Okay, vielen Dank. Das ist auch gleichzeitig die letzte Runde, weil wir schon über der Zeit sind, deshalb die Bitte nochmal sich kurz zu fassen und aber wer mag, wir gehen danach auch nochmal hier in der Nähe in der Bar und können da irgendwie gerne weiter diskutieren. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil, weißt du, ich könnte jetzt einerseits sagen, wer soll das machen, aber du zum Beispiel, ja, wäre so die einfachste Antwort. Wer ist das Publikum? Ja, bitte, hier sitzt es doch. Also, wen spreche ich hier an? Na, euch. Also, ja, ist das eine. Aber ich weiß schon, das ist anders gemeint, ja, und wie es gemeint ist, behagt es mir eigentlich nicht so gut, weil, was ist das Subjekt, was wir hier organisieren? Keins. Wir organisieren hier kein Subjekt. Jeder, der sich hier hinsetzt und sagt, er organisiert eins, der sagt nicht die Wahrheit. Weißt du, ich will jetzt keine gewollte Lüge unterstellen, aber da irrt man sich, das ist nicht wahr. Man kann kein Subjekt organisieren, von dem man noch nicht mal weiß, wer es ist. Es gibt doch nicht weißt du, die Arbeiterklasse. Es gibt kein Subjekt, was darauf wartet, dass sich irgendein Linker hinstellt und sagt, er macht jetzt mal eine Taktik, wie wir kämpfen. Das ist doch Einbildung. Du kommst überhaupt nicht drum herum, wenn du ewig nach einem Subjekt suchst, von dem du denkst, das müsstest du mal machen, du wirst keins finden. Wenn du willst, dass sich was ändert, ja, dann überleg dir halt was und warum und dann kann man sich darüber unterhalten, ob wir das gleich sehen. Und dann sind wir vielleicht schon zwei. Ja, so, dann kommt ein Subjekt zustande. Aber solange man ewig sich mit der Frage beschäftigt, wie muss ich es denn organisieren? Und zwar Leute, die wissen gar nichts von ihrem Glück. Irgendwelche Leute, die in einem Betrieb hocken und da arbeiten und vielleicht manchmal streiken oder noch nicht mal das. Und die sind jetzt ein revolutionäres Subjekt und die wissen davon gar nichts. Das ist doch, also, weißt du, dann ist das auch kein revolutionäres Subjekt. Dann lebt das allein von der Vorstellungskraft, von der Hoffnungsfrohen des Menschen, der ewig hofft, dass vielleicht mal eins vorbeikommt. Ich schließe mal insofern dran an, als ich es nochmal wiederhole, was ich an dem, was du gesagt hast, verstehe. Es gibt eine Erfahrung, die ist essentiell, wenn man sich selber in der Position radikaler Dissidenz findet, in der man, du hast irgendwann gesagt, ganz allein, hast du beim vorigen Redebeitrag gesagt. Das ist eine tatsächliche Erfahrung, die unbedingt ernst genommen werden muss. Aus dieser Erfahrung raus kann ich immer nur sagen, sozusagen, dass ich immer Momente einer Radikalität gelebt habe, deren Vergesellschaftung ich jederzeit für unmöglich gehalten habe und die ich deswegen, und das ist eine wichtige Aufgabe, wenn man sozusagen als Radikale überleben will, die ich deswegen im Raum enger Freundschaften allein, deswegen nehme ich die extrem wichtig, gelebt habe, weil ich klar war, wenn ich einfach vor die Tür trete, werde ich niemanden finden, der dem zustimmt, was ich jetzt sagen könnte. Das ist das Pathos, glaube ich, was Pathos im Sinne von einem tatsächlichen Vollzug einer Erfahrung und Ausdruck dieser Erfahrung, was die Position begründet, von der du sprichst. Ich teile das auf der Erfahrungsseite, ich glaube aber, dass es ganz falsch ist, wenn man das in eine politische Position stilisiert. Das wird seit Jahrzehnten gemacht, das ist sozusagen die Kritikfraktion, die sich darauf dann auch zurückzieht. Weil wir so wenige sind, weil es das alles nicht gibt, müssen wir Kritik treiben. Die Kritik muss scharf sein, die muss treffend sein, sie muss wahr sein. So. Ich halte diesen Übergang von der Erfahrung der realen Einsamkeit in der Dissidenz zur Stilisierung dieser Erfahrung zur Politik für falsch. Schnitt, zweite Ebene, Sprung jetzt. Gegenwärtige Situation. Wenn noch etwas länger die europäische Regierung und die Europäische Union, das, was sie im Moment rasant tun, innerhalb von anderthalb Jahren die Weltverhältnisse rigoros verändern, indem sie den Türkei-Deal, den sie aus dem Lameng raus geschlossen haben, unter dem Ansturm der Geflüchteten, global implementieren. Das ist das, was gerade jetzt getan wird. Ja? Der Türkei-Deal ist zum Muster geworden, der wird in Afghanistan umgesetzt, der wird in Somalia sogar umgesetzt, es gibt Verhandlungen mit Eritrea, das wird in Libyen gemacht und so weiter und so weiter. Und das wird von Regierungen organisiert, die ihrerseits sich Mehrheiten organisiert haben und das bis auf Weiteres auch so tun können. Wenn das so weitergeht, werden wir in 5-6 Jahren in einer komplett anderen Situation leben, weil das, was geschieht, jetzt bereits, natürlich Rückschläge auf uns hat. Ja? Wir sind diejenigen, die in der Zitadelle sind und von der Zitadelle aus und getragen durch die Mehrheiten in der Zitadelle werden im Moment Regimes auferlegt im Zuge der Niederwerfung der Migrationsbewegung, von der die Mächtigen wissen, dass sie nicht abreißen werden, sondern stärker werden. Ja? Wenn das sich einfach durchsetzt, wenn das die Situation ist, sind wir auch in 5 Jahren komplett andere. Oder aber, Szenario jetzt mal überlegt, und das ist meines Erachtens, das kennzeichnet unsere Situation, es ist kein absurdes Szenario, es ist nicht ausgedacht in dem Sinn, wie du das suggeriert hast. Man kann sich auch vorstellen, dass in den nächsten Jahren sozusagen das, was in Griechenland einen ersten niedergeworfenen Vorlauf hatte, dass in den nächsten Jahren eine Umkehr dieser Dynamik gelingt, dass andere Regierungen in Europa gewählt werden, die nur Regierungen bestenfalls linksreformistische Programme haben werden, weil sie instabile Mehrheiten, aber die sind erreichbar, das ist eine Möglichkeit, wenn diese Situation eintritt, die man meines Erachtens aktuell befördern muss, diese Tendenz, die es reell gibt, in dem klaren Wissen, was man tut, dass das ein in sich begrenztes Projekt ist, das aber seine Bewährung darin fände, dass eine Europäische Union, die politisch bestimmt wäre durch diese anderen Regierungen, die möglich sind, hinter denen dann auch andere Mehrheiten stünden, die nicht, um deine Frage jetzt in Nutzen zu beantworten, nicht Ausdruck eines identischen Subjekt sein werden. Diese Geschichte ist einfach, in dem Sinne ist die Linke tot. Ja? Sofern sie diese Frage gestellt hat, sofern das die Linke war, das ist einfach tot. Ja? So, wenn eine solche Situation eintreten könnte im Verlauf der nächsten Jahre, mit der Folgerung, dass die Grenzregimes, die jetzt errichtet werden und die beispielsweise in Westafrika dazu führen, dass nicht nur die Emigration raus aus Afrika in die Zitadelle, sondern die Binnenmigration, an der das Überleben von 100.000 hängt, unterbrochen worden ist, was gar nicht Absicht der Machteliten war, sondern aus ihrer Unkenntnis und aus ihrem Handeln in instabiler Situation resultierte. Das war zu keinem Zeitpunkt geplant, das war nicht in den Blick genommen. Das ist aber das, was geschieden ist. Das ist in Westafrika im Moment ein extrem dramatischer Vorgang, weil die meisten Leute dort leben durch eine zirkuläre Binnenmigration zwischen westafrikanischen Staaten. Dies aber jetzt unterbrochen worden durch den Flüchtlingsdeal der EU. So, wenn also wir eine Situation schaffen können, in der das, was jetzt schon implementiert wird, zurückgenommen wird und Öffnungen auf eine andere Politik kommen, mit der wir als radikale Linke nicht einverstanden sein werden, die uns nicht reichen wird, dann ist dennoch eine komplett andere Situation geschaffen und wir sind auf dieser Grundlage andere, wieder andere, als wir wären, wenn die gegenwärtige Tendenz sich einfach durchsetzt. In diesem Sinne gibt es eine absolut ernstzunehmende Machtfrage. Was die für uns dann im engeren Sinne bedeuten könnte, das lässt sich allerdings historisch in gewisser Weise im Analogieschluss erahnen, umreißen. Die Situation, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten worden ist und die durch, diese Situation hat die Räume geöffnet für von Hunderttausenden getragene, völlig unvorhergesehene Lebensexperimente, die sich selber in einer bestimmten Zeit politisch artikuliert haben, im Mai 68 verdichtet haben und die Verhältnisse, ohne dass sie jemals die Macht übernommen hätten, das ist nicht geschehen, aber die Verhältnisse radikal verändert haben. Ja? Als jemand, der in den 70er Jahren schon erwachsen war, kann ich sagen, die Gesellschaft, in der wir heute leben, unabhängig von allem Scheiß, den wir über diese Gesellschaft wissen, ist dennoch in vielfacher Hinsicht rigoros anders, weil sie verändert worden ist durch die Kämpfe, die zwischen den 50ern und den 70ern, frühen 80ern möglich waren. So, das Europa, das ich mir erhoffe, dass durch eine von links beantwortete Machtfrage möglich wäre und das sehr begrenzt wäre in seiner Reichweite von unserem Standpunkt aus, würde das Terrain öffnen für radikalere Bewegungen, die in völlig neuer Art anknüpfen würden an das, was zwischen den 50ern und 80ern möglich wäre. Das ist meines Erachtens keine Fantasie, die ich mir aus Hoffnung mache, um nicht allein zu sein, weil ich um meine abgrundtiefe Einsamkeit weiß, ich komme mit der zurecht, sondern das ist meines Erachtens eine Hypothese, die bewährt werden könnte und die näher auszuarbeiten, denke ich, unsere Aufgabe ist und in der brauche ich überhaupt kein identisches Subjekt, sondern ich brauche eine Vorstellung davon, dass Politik längst schon mindestens so hybrid sein muss, wie kapitalistische Vergesellschaftung in sich hybrid ist. Und so, Schnitt, irgendwo muss man auch. Okay. Ja, das revolutionäre Subjekt. Ich stehe solchen Begriffen wie jetzt Klassenkampf oder der Arbeiterklasse, zumindest im Sinne des revolutionären Subjekts, sehr ambivalent gegenüber. Ich identifiziere mich da durchaus mit mir, aber halt auch darüber bewusst, dass es einerseits von der Definition abhängt und zum anderen natürlich, dass es sehr, sehr missverständlich ist, wenn man das in der Öffentlichkeit kommuniziert, weil da dann doch wiederum andere Definitionen zugrunde liegen und die sich auch häufig dann nicht einfach so runterbrechen. Also grundsätzlich denke ich schon, dass wenn man das irgendwie retten kann, irgendwie auch Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt, wenn man jetzt nicht irgendwie davon ausgeht, dass der Arbeiter natürlich per se ein revolutionäres Bewusstsein besitzt, sondern wenn das einfach nur ein bisschen darum geht, um das Verständnis, dass wir alle einfach in unserer Rolle als Produzenten, als Konsumenten einfach über eine andere Macht verfügen, anders Hebel ansetzen können, als wenn wir einfach nur unsere Stimme im öffentlichen Raum erheben. Also, dass wir, wenn wir unsere Arbeitskraft zurückhalten, je nachdem, wie viel wert sie ist, halt so, wenn wir unsere Konsumkraft auch zurückhalten, halt so, oder wenn wir auch unsere Mieten im organisierten Mietstreiks und so weiter zurückhalten, dass wir in der Rolle halt einfach in der Lage sind, sofern das organisiert und strategisch läuft, andere soziale Rechte, auch politische Rechte durchzusetzen, alles was auf dem Wege der meines Erachtens bürgerlichen Politik laufen würde. Und ja, also insofern, wenn von Arbeiterklasse die Rede, dann denke ich nicht, dass man das irgendwie objektiv oder mythologisch definieren kann. Würde das dann eher mit Cornelius Castoriadis halten, dass das halt was ist, was sich halt in den alltäglichen Kämpfen gegen den Kapitalismus einfach erzeugt und im weitesten Sinne halt auch nur und als was Dynamisches halt auch zu verstehen ist. Und konkret heißt das für mich an den Orten, wo ich bin, halt die Leute, sich mit denen zu organisieren, die mit mir gegen die Verhältnisse halt irgendwie auch kämpfen wollen, halt so von den ganz großen Arschlöchern jetzt vielleicht abgesehen, aber wenn man zumindest ja ein Programm skizziert, bestimmte Forderungen und die Leute das teilen halt so, dann würde ich da jetzt nicht das richtige ideologische Bewusstsein voraussetzen. Halt so, mir würde es in dem Sinne dann halt auch eher um eine Kampforganisation gehen und nicht unbedingt auch in erster Linie nicht unbedingt um eine ideologische Organisation. Aber eigentlich habe ich jetzt noch was anderes. Ich finde es jetzt nicht mehr in meinem Kopf. Vielleicht nachdem er den Heinz nochmal auf uns gesprochen hat. Nee, es wird anscheinend nicht so wichtig gewesen sein. Gut, Jan. Ich sehe die Lage nicht apokalyptisch für die Menschheit. Eher für die Bourgeoisie. Die Bourgeoisie ist es, die die Bedingungen herstellt, die die Arbeiter erarbeiten, für eine zukünftige Gesellschaftsordnung, in der nicht nur gesellschaftlich produziert, sondern auch gesellschaftlich angeeignet und bestimmt wird. Und diese Klasse, die das nun mal trägt und macht, ist die Arbeiterklasse im Wesentlichen. So, deswegen ist die in nichts subjektiv revolutionär. Das ist Käse, das ist klar. Sondern es kommt schlichtweg darauf an, in den Kämpfen mit ihnen vorwärts zu treiben. Das ist der springende Punkt. Und wenn wir diese Kämpfe nicht nutzen, um vorwärts zu treiben und auch sich selber führen, dann kann es passieren, in der Tat, dass dieser Erdball von der Bourgeoisie in die Luft gejagt wird. Die Mittel sind da. So, das ist ein Klassenkampf, und zwar ein äußerst scharfer. Und die Universitäten, das heißt die Studierenden, haben die große Aufgabe, dass diese Universitäten nicht wie vor 68 der Watt der Reaktion werden. Das war eine üble Geschichte, sowohl für die Intellektuellen, als auch für die Bevölkerung, als auch für die Arbeiter. Die sind dann auch bewaffnet gegen Streikende vorgegangen. So, das ist eine große Aufgabe von Studierenden. Und zweitens, den Kampf zu führen, zur Abschaffung Hand- und Kopfarbeit nicht erst im Nimmerleinstag, sondern jetzt schon. Nämlich an den Schulen, für den polytechnischen Unterricht. Das, was heute an den Schulen gemacht wird, da kommt ein Schüler nach 10 Jahren blöder raus, wie er reingegangen ist. Da kann der Schüler nichts dafür. Das ist dieses System, weil es keine Produktivkraft Mensch im großen Ausmaße mehr braucht. Das haben wir vorhin bei der Autoindustrie gesehen. Die ist vollkommen reaktionär und rückschrittlich. Da brauche ich keine großen technischen Neuerungen mit Nanotechnologie etc. Das mache ich mit Hungerlöhnen, mit Blödheit und in dem Staatsapparat. So, das wäre eine große Hilfe euch selbst und auch für die Arbeiter, dass der Kampf um den polytechnischen Unterricht geführt wird. Man merkt ihn überall, auch bei den Auszubildenden merkt man, dass die Verbindung von Theorie und Praxis nirgendwo gemacht wird. Oder du machst eine Lehre 3 Jahre und stehst nachher am Band. Wahnsinn. Wie die Bourgeoisie hier die gesellschaftlichen Ressourcen, die menschlichen vergeudet. So, deswegen sage ich, die Bourgeoisie steht vor der Apokalypse, dass er abgelöst wird, aber es besteht die Gefahr, dass der Erdball in die Luft gejagt wird. Und wo ich darauf kurz hinweisen möchte noch, das ist, da hinten habe ich 2 Flugblätter ausgelegt, einmal eine Veranstaltung von Gewerkschaften gegen Bundeswehreinsätze in und außen mit unter anderem Tobias Pflüger, im Gewerkschaftshaus am 8. Februar und eine Flugschrift zur Novemberrevolution und der revolutionären Nachkriegskrise 1918 bis 1923 in unserem Land und welche Schlüsse wir heute zu ziehen haben Und es werden dazu auch entsprechende Straßenaktionen gemacht, die die Kultur der Arbeiterbewegung hat. Und in Frankfurt ist diese Aktion am 10. bis 12. März. Guckt es euch an, wer Interesse hat, der kann sich zurückmelden. Und wer noch möchte, es gibt eine Broschüre zur Automatisierung für 3 €. Wer Interesse hat, kann sich sie kaufen. Und ansonsten, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr irgendwie über Platypus reden wollt oder auch von den Sprechern wissen wollt, jetzt gleich im Anschluss. Und wir würden dann hier in der Nähe noch was trinken gehen. Also, ja, alle eingeladen seid. Vielen Dank. Sagen, dass wir von Farbe Rot donnerstags regelmäßig einen Diskussionstermin haben im Studierendenhaus in Bockenheim. Und wenn man da